den Rechner oder halt reine Internetkommunikation stützen, haben dazu wieder drei Referenten, Referentinnen auf dem Podium. Das eine ist Ralf Benrath, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Jan-Philipp Albrecht aus dem Europaparlament. Dann einmal Rena Tangens vom Föbut und Matthias, den ihr von gerade noch kennt, der euch gleich was zum Thema Data Mining, präventive Analyse erzählen wird. Start machen wir jetzt mal als fließende Überleitung von Verkehrsdaten hin bis zur Deep Packet Inspection und Vorratsdatenspeicherung mit Ralf. Ja, danke für die Einladung nochmal. Kurze Vorwarnung, ich bin seit gestern total erkältet. Wenn ich also zwischendurch mal ein bisschen rumschniefe und rumhuste, dann bitte ich mir das nachzusehen. Genau, mein Virenscanner ist kaputt gewesen. Ja, ich habe hier irgendwie die herausfordernde Aufgabe bekommen von den Einladern, Veranstaltern, dass ich innerhalb von 15 Minuten über die Packet Inspection und Vorratsdatenspeicherung reden soll. Mal schauen. Ich werde deswegen den Schwerpunkt auf die Packet Inspection legen, weil ich davon ausgehe, dass Vorratsdatenspeicherung zumindest bei den meisten schon mal irgendwie angekommen ist als grobe Idee. Da geht es dann nachher nur noch sozusagen um den aktuellen Stand. Das ist doof. Also zum Thema Internetüberwachung gibt es seit ungefähr 10 Jahren eine ganz neue Art von Technologien. Früher war das so, dass sozusagen die Provider oder wer auch immer an meinem Internetkabel dranhing am Ende eigentlich nur gucken konnten, da kommt ein Päckchen, das geht von der IP-Adresse an die IP-Adresse und das war es dann im Wesentlichen schon. Zumindest bei schnelleren Leitungen kann man mit normalen Rechnern da auch nicht groß viel mehr rausholen. Und jetzt gibt's eben seit einer Weile dieses neue Zeugs, genannt Deep Packet Inspection, also tiefe Paketinspektion. Und was die können, ist in die Inhalte der Datenpakete reingucken, in Echtzeit, während das Zeug da vorbeiflitzt. Das läuft mit spezialisierter Hardware, das macht also kein normaler Rechner mit einem Intel-Prozessor oder sowas mehr. Das sind so Chips, die haben eine Reihe, paar tausende Transistoren, Logikschaltungen drauf und die kann man speziell konfigurieren, kann sozusagen die Hardware programmieren. Läuft unter den Begriffen Configurable Computing oder hier FPGA, Field Programmable Gateway Arrays oder Complex Programmable Logic Device. Und die können inzwischen bis zu mehrere Terabit pro Sekunde Internet-Traffic in Echtzeit durchleuchten, während der so vorbeiflitzt. Und können dann eben anhand von bestimmten Suchmustern, die man vorher einprogrammiert, mit den Datenpaketen auch verschiedene Sachen machen. Sie können dann ein Datenpaket irgendwo umleiten, sie können eine Kopie über einen Splitter auf einen anderen Rechner schicken, das, was Erich vorhin angesprochen hatte, wo dann die 16 kaskadierten Analyse-Tools der NSA dranhängen oder so. Sie können auch Päckchen einfach wegwerfen, Datenpakete wegwerfen. Das machen einige Provider, wenn es um BitTorrent geht oder sowas, dann gehen halt mal Pakete verloren, weil das eh viel zu viel Traffic generiert und nur Geld kostet aus deren Sicht. Oder sie auch verlangsamen. Ja, gibt's wie gesagt seit ungefähr 10 Jahren. Das waren am Anfang so überwiegend amerikanische Start-ups, also gar nicht die großen Netzwerkausrüster. Teilweise kommen die Hersteller auch aus Israel, Indien, Deutschland und anderswoher. In Deutschland recht bekannt ist IPOC aus Leipzig. Die sind inzwischen auch von Rode und Schwarz gekauft worden, diesem Rüstungselektronikunternehmen. Inzwischen wird es aber auch viel angeboten von den Netzwerkausrüstern, die das teilweise auch in die Router selber schon mit einbauen und eben auch von der ganzen Rüstungsindustrie. Also Thales und andere hängen da inzwischen auch drin und bauen so Zeugs. Dann hatte Erich auch vorhin gesagt, die machen eben schon seit Jahren massenhafte elektronische Intelligence. Und jetzt bieten sie es eben auch für die Telekommunikationsanbieter an. Früher waren es eher so spezialisierte Geräte, da hat man einen so einen Kasten gehabt, den hat man in seinen Rack mit reingestellt als Provider und quasi zwischen den Uplink zum Internet und die Endkunden geklemmt. Inzwischen ist es eben teilweise in den Routern oder Switchen schon mit drin. Und wird teilweise auch kombiniert inzwischen mit Tools zum Kundenmanagement, Abrechnungssystemen und ähnliches. Dann kann man zum Beispiel gucken, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der bestimmtes Volumen nur pro Monat hat, 200 Megabyte oder sowas nur gebucht hat auf dem Handy, der kriegt dann nach einer Weile zum Beispiel BitTorrent schon mal runtergedrosselt oder sowas. Na gut, BitTorrent auf dem Handy ist vielleicht nicht so schlau, aber ne. Man kann auch Skype zum Beispiel damit blockieren, das wird auch von einigen Anbietern gemacht, weil natürlich für die Mobilfunkanbieter Skype deren schönes Telefonminuten-Geschäftsmodell kannibalisiert. Ja, hier mal so ein Beispiel. Force 10 ist so einer der Anbieter. Ich weiß nicht, ob ihr es von da hinten lesen könnt hier. Die können also bestimmte Protokolle erkennen, Peer-to-Peer, FTP und so weiter, or any type of IP, also Internet Protocol Conversation, und können Packets are redirected und so weiter. Also sie können die halt umleiten und alles Mögliche damit machen. Das hier ist ein Beispiel für die Rüstungsindustrie. Thales, großer französischer Rüstungsgigant, bietet inzwischen auch den sogenannten IP-Trapper an. Das ist hier von der Folie von der ISS, dieser Überwachungsmesse in Dubai von 2007, wo sie eben normales Monitoring machen können, ne, Capture, dann die Daten auch speichern, wenn bestimmte Suchbegriffe sozusagen getriggert werden, automatisch bestimmte Protokolle erkennen, filtern und dann eben mit dem optionalen Toolkit auch noch das Zeugs hinterher mittels Textmassenanalyse, Linkanalyse und so weiter auswerten. Die können inzwischen auch Verschlüsselung auf jeden Fall erkennen, aber können zum Teil sogar in verschlüsselten Verkehr nicht direkt in die Inhalte reingucken, aber können anhand der Muster, wie der Verkehr sich verhält, sagen, das ist jetzt ein Skype-Gespräch oder das ist irgendwie ein Tor-Node oder sowas. Teilweise können die auch die SSL-Zertifikate sogar schon identifizieren. Dann weiß man zumindest, mit welcher Webseite hat derjenige vielleicht kommuniziert, wenn das ein vom CCC selbst ausgestelltes Zertifikat war. Ja, das hängt natürlich immer ab von sozusagen Bandbreite, die man überwachen muss, der Rechnerleistung dieser Geräte und der Anzahl der Filterregeln vor allem. Da hat sich aber in den letzten Jahren in der Forschung einiges getan. Da gibt's, soweit ich das verstanden habe, ich bin selber auch kein Mathematiker, gibt es wohl inzwischen bestimmte Algorithmen oder so Methoden, diese Dinger zu bauen, dass eben, wenn ich doppelt so viele Filterregeln reinkippe, das nicht doppelt so lange dauert, den Traffic zu scannen, sondern es wird dann irgendwie alles auf einmal in dieses Gerät reingeworfen und quasi zur gleichen Zeit wird dann abgeglichen, ob irgendwo ein Treffer ist. Also das hängt sozusagen nur davon ab, wie viele Logikschaltungen hat so eine Kiste und nicht wie viele Regeln muss ich nacheinander auswerten. Wer das näher sich anhören will, da gab es einen sehr interessanten Vortrag von Lars Weiler auf dem Chaos Computer Kongress 2010. Der hat selber in Köln bei Magellan Netzwerke 3 Jahre lang solche Dinger ausgerollt bei Netzanbietern und ähnliches. Also der kennt das Zeug wirklich sehr gut. Die Use Cases sind relativ vielfältig. Also es ist eine relativ generische Technologie. Man kann einfach jetzt in die Paketinhalte reingucken und dann alles Mögliche damit machen. Also angefangen haben die damals als Intrusion Detection Sachen. Also um in Echtzeit via einen Scanner schon am Gateway, bevor es auf mein Campusnetz zum Beispiel kommt oder mein Firmennetzwerk schon zu gucken. Man kann Netzwerkmanagement damit betreiben, das ist immer so dieser Euphemismus für Provider greifen in mein Internet ein und drosseln mir BitTorrent runter oder blocken Skype oder ähnliches. Also da hängt die ganze Netzneutralitätsdebatte sozusagen dran. Dann wird es teilweise genutzt, Form ist da recht bekannt geworden mal in Großbritannien, um auf Provider-Seite, also Internetzugangsanbieter-Seite, meinen ganzen Webverkehr mitzulesen und zu gucken, was für Webseiten klickt der Kunde sich an und entsprechend mir Werbung einzublenden. Dann natürlich die ganze Sache, die uns hier interessiert, Geheimdienste, Massenüberwachung durch staatliche Behörden und ähnliches. Da gab es in USA, hatten wir vorhin auch schon bei Erich, diesen Fall, der ist glaube ich 2004 rausgekommen, dass bei den großen Telekom-Anbietern die NSA einfach überall so einen Splitter an den dicken Datenknoten dran hatte, wo über sozusagen optische Verfahren das Glasfasersignal einfach aufgespalten wurde. Eins ging ganz normal weiter. Und das andere sozusagen wurde kopiert und dann auf diese ganze NSA-Analysekaskade geschüttet. Das war damals illegal. Ne? Also der Foreign Intelligence Surveillance Act, der da die Grundlage ist, unter anderem gilt für Auslandsüberwachung, aber nicht für Überwachung in den USA, schon gar nicht durch die NSA, die ja ein Militärgeheimdienst ist. Die ganzen Provider haben trotzdem alle mitgemacht. Der einzige, der sich gewehrt hat, war QVest. Der hat gesagt, nee, hier kommt mit dem Richterbeschluss, sonst geht gar nichts. Also sehr sehr beachtlich in der damaligen Stimmung nach 9/11. Man kann sich sozusagen auch wehren, da haben sie dann auch nicht weitergebohrt. Alle anderen, AT&T und so, haben trotzdem mitgemacht und haben im Nachhinein dann vom Kongress sozusagen Immunität gekriegt. Die wären eigentlich strafrechtlich belangbar gewesen, ne, Eingriff in den ins Telekommunikationsgeheimnis, wäre eigentlich verboten gewesen. Kongress hat dann Immunitätsgesetz beschlossen, ihnen nachher Absolution erteilt und das ist dann von Präsident Obama unterschrieben worden. Das war dann schon zu Obamas Zeiten leider. Und natürlich kann man mit dieser Technologie auch Inhalte filtern, also nicht nur Protokolle wie BitTorrent oder Skype oder sowas, auch Inhalte konkret, also welche Webseiten aufgerufen werden oder ähnliches. Da scheint sich gerade so ein Wandel abzuzeichnen, also Kinderpornografie, Filter und ähnliches, diese ganze Zensursula-Debatte hatten wir vor 2 Jahren hier in Deutschland, das wird bisher mit DPI noch nicht gemacht, das läuft überwiegend immer noch mit normalen DNS-Server-Manipulationen und so. Aber zum Beispiel die YouTube-Sperre in der Türkei läuft über die Packet Inspection. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist zum Beispiel auch diese Firma aus Köln da beteiligt gewesen. Also hängen auch deutsche Firmen dran, die das teilweise Equipment aus den USA kaufen und das dann aber in der Türkei oder in anderen Ländern installieren. Zum Arab Spring, also inwieweit das im arabischen Raum konkret zu welchen Zwecken eingesetzt wurde, muss ich gestehen, bin ich jetzt nicht so drin. Ich arbeite im Europaparlament vor allem im Innenausschuss, nicht zu Außengeschichten. Aber ich glaube, da kann Erich, ist er noch da eigentlich? Erich? Ah ja, alles klar. Da kann Erich bestimmt noch auf Nachfragen irgendwelche Details ausplaudern. Ja, nur kurz als Überblick. Wie gesagt, das ist sehr vielseitig und es integriert sozusagen auch verschiedene ältere Tools und Maßnahmen zur politischen Kontrolle, Stichwort Abhören, Überwachen, Filtern, Zensur, aber auch Bekämpfung von Raubkopien und ähnliches. Müsst ihr jetzt nicht lesen. Ich habe das nur mal so hier reingetan, weil ich das noch aus dem alten Vortrag hatte. Und wenn die Folien online gestellt werden, ja, werden sie, könnt ihr das nochmal in Ruhe nachlesen. So, das sind alles Technologien, die gab es schon vorher. Die haben das teilweise nicht in Echtzeit hingekriegt oder nur mit anderen Methoden. Das geht jetzt alles sozusagen mit einer einzigen Maschine. Na? Und wenn einmal wegen einem von diesen Use Cases so eine Deep Packet Inspection Engine irgendwo steht bei einem Provider, nur um Netzwerk-Traffic zu managen oder sowas, oder nur weil die NSA mal gesagt hat, wir brauchen das jetzt hier, stellt das da mal hin, dann kann man eben sozusagen auch jede beliebige andere Maßnahme damit ergreifen. Ne? Also Zensur ist dann nur noch eine weitere Policy Rule in dem Gerät. Das führt für mich sozusagen politisch nicht unbedingt zu der Schlussfolgerung, die Packet Inspection jetzt komplett zu verbieten, als irgendwas ganz krass Böses. Es gibt, wie gesagt, legitime Use Cases für Intrusion Detection, Virenscanner und ähnliches in privaten Netzwerken. Aber es braucht mit Sicherheit irgendwie mal Regeln. Und es betrifft eben verschiedene Aspekte, Netzneutralität, Datenschutz, Redefreiheit, Informationsfreiheit und ähnliches. So, das war im Schnelldurchlauf sozusagen die Packet Inspection. Ich habe da mal 1,5 Jahre zu geforscht, also wer mehr Fragen hat, gerne gleich noch. Ganz kurz zur Vorratsdatenspeicherung. Ich denke, dass insgesamt euch das wahrscheinlich allen schon mal über den Weg gelaufen ist, das Thema. Dieser Ansatz, dass man aufgrund einer EU-Richtlinie von 2006 jetzt europaweit alle Telekommunikationsverbindungsdaten von 6 Monaten bis 2 Jahren speichern muss, ohne Anfangsverdacht, also für 500 Millionen Leuten in ganz Europa. In Deutschland ist es ja im Moment ausgesetzt, nach dem Verfassungsgerichtsurteil, die Koalition streitet sich lustig darum. Das ist interessant, wie da der aktuelle Stand ist, das ist nämlich EU-weit extrem unterschiedlich geregelt. Also es gab da vor einem Jahr so einen Evaluierungsbericht der EU-Kommission, da kam raus, die Polen haben die Hälfte aller Abfragen auf die Vorratsdaten aus ganz Europa, nämlich 1 Million Abfragen pro Jahr durch die Polizeien und Geheimdienst. Während in Zypern zum Beispiel nur 40 Abfragen pro Jahr stattfanden. Ja, aber nicht so viel kleiner, ne? Und Polen macht jetzt auch nicht ganz die Hälfte der Europäischen Union aus, ne? In Deutschland gab es, glaube ich, 13.000 Abfragen pro Jahr. In vergleichbar großen oder sogar etwas kleineren Ländern wie Frankreich, Großbritannien waren es schon deutlich mehr, also eher so in Größenordnung 300.000 oder sowas. Da scheint eine entscheidende Variable zu sein, wie das Zeug gespeichert wird. Das ist in der EU-Richtlinie offen gelassen worden. In Deutschland war ja die Regelung, dass das die Provider speichern und die Polizei und Strafverfolgungsbehörden dann nur darauf zugreifen können, wenn es einen konkreten Verdacht gibt, mit Richtervorbehalt und so. Wo ja sogar da das Verfassungsgericht schon gesagt hat, das war aber nicht abgesichert genug, euer Zugriffsverfahren. Das geht nur für ganz, ganz, ganz krass eng begrenzte Bereiche, wenn überhaupt. In anderen Ländern werden die ganzen Daten in einer zentralen staatlichen Datenbank gehalten. Ja, also da speichern das die Provider gar nicht mehr, sondern die Provider liefern das regelmäßig an irgendeine staatliche Behörde. Und die haben dann die kompletten Kommunikationsverbindungsdaten von dem Land aus dem letzten Jahr oder sowas in einer großen Datenbank liegen. Und dann ist natürlich auch für die Behörden viel einfacher, darauf zuzugreifen. Also in Polen ist zum Beispiel so eine zentrale staatliche Datenbank, in den Niederlanden auch. Das ist aber teilweise auch auf Provider-Ebene inzwischen so. Die Provider sind ja nicht mehr nur jetzt irgendwie Deutsche Telekom und die muss dann irgendwie teure Verbindungsgebühren aushandeln mit der Telekom in Österreich oder in anderen Ländern. Das sind ja im Wesentlichen nur noch vier große europaweite Telefon- und Mobilfunkanbieter. Also Telefonica, O2, Vodafone, Telekom und wer noch? Keine Ahnung, also vier, fünf gibt's da nur noch in Europa große. Und das ist so, dass zum Beispiel in Deutschland von deutschen Telekommunikationsanbietern immer noch Vorratsdaten gespeichert werden, obwohl es hier gar nicht mehr erlaubt ist, seit dem Verfassungsgerichtsurteil, sondern das liegt daran, dass die einfach in Deutschland ihre Retention Centers auch für andere Länder betreiben, ne? Weil das halt der gleiche Anbieter ist. Das heißt, man kann dann auch, das kam auch bei dem Evaluierungsbericht der Kommission raus, die Polizei in Deutschland, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie in Polen, Ungarn oder sowas irgendwie einen Verdacht hat und denkt, da hätten wir gerne mal irgendwelche Verbindungsdaten, weil da vielleicht, keine Ahnung, ein gestohlenes Auto aufgetaucht oder ein gestohlenes Handy oder weiß der Geier was, müssten sie eigentlich den umständlichen Weg gehen über die europäische Ermittlungsanordnung. Ne, und dann offizielle Anfrage an die Polizei darstellen und so weiter, machen sie oft gar nicht, sondern gehen einfach hier dann direkt zu dem Telekom-Anbieter und sagen, ihr habt doch sowieso auch Zugriff auf die Daten da in Ungarn, gebt uns mal die Verbindungen. Und dann machen die das halt. Ja, zwei kurze Beispiele, wie das dann auch zu Missbrauch führt. In Holland gab es mal so einen Fall, da hat ein Journalist irgendwie darüber berichtet, dass es, ich habe jetzt die Details vergessen, bei irgendeiner Regierungswebseite oder so irgendwie krasse Sicherheitslücken gab. Hat irgendwie mit so einem Hacker Kontakt, der ihm das gesteckt hat, hat darüber berichtet. Und die Regierung, anstatt dem dankbar zu sein, dass da irgendwie Sicherheitslücken mal aufgedeckt werden, damit sie die halt hinterher stopfen können, fängt an, hinterher zu recherchieren und hat dann irgendwie anhand der Vorratsdaten seine kompletten Kontakte erstmal durchleuchtet. Und dann auch noch so komisch amateurhaft, irgendwie der hieß wohl Jerome mit Vornamen, was ein sehr gebräuchlicher Vorname in Holland ist, und die haben dann irgendwie sämtliche Jerones irgendwie in seinem Umfeld auch durchleuchtet, die mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun hatten, so. Und das halt sozusagen ohne irgendwie Richterbeschluss, Strafverfahren oder so, die waren einfach nur angepisst und wollten wissen, wer dahinter steckt, und haben sich halt mal die Datenbank geschnappt und durchgesucht. In Polen war eine ähnliche Geschichte, da wurden auch von mindestens, ich glaube, 10 Journalisten über 2-3 Jahre lang von den Polizeien und Geheimdiensten auch die Daten ausgewertet, ohne jeglichen Richterbeschluss oder ein offizielles Strafvermittlungsverfahren oder so, einfach weil die angepisst waren, das waren investigative Journalisten, und die Polizeien und Geheimdienste wollten rauskriegen, wer deren Quellen sind. So, nochmal ganz kurz, muss ich jetzt noch im Detail, aber so die Verwendungszwecke sind auch extrem unterschiedlich geregelt europaweit. In Belgien zum Beispiel können die Daten benutzt werden zur Bekämpfung von Missbrauch elektronischer Kommunikationsnetze. In Frankreich haben sie eine schöne Formulierung gefunden, um die Justizbehörden mit Informationen zu versorgen, die sie benötigen. Oder in Ungarn, um Behörden der nationalen Sicherheit zu erlauben, ihre Pflichten zu erfüllen. Ja, die haben ihre Pflichten so, ne? Was sollen sie machen? Und schön auch in Polen, die dürfen es quasi für alles, für die Erfüllung der Aufgaben der inneren Sicherheitsagentur, des Auslandsgeheimdienstes, des zentralen Antikorruptionsbüros, der militärischen Spionageabwehr sowie der militärischen Geheimdienste. Und in Frankreich natürlich Hadopi und so weiter, Three Strikes, habt ihr mitbekommen wahrscheinlich, dürfen die Daten auch verwendet werden zum Schutz geistigen Eigentums. So, das heißt jetzt, sozusagen, wie geht's bei dem Thema weiter? Die Kommission hat dann letztes Jahr eben in ihrem Evaluierungsbericht im April festgestellt, das ist alles nicht so super, weil das einfach Kraut und Rüben ist in Europa. Das muss man irgendwie besser vereinheitlichen. kurzer Werbeblock. Wir haben dann als unser Abgeordnetenbüro sozusagen auch eine kurze Analyse oder Einschätzung von diesem Evaluierungsbericht gemacht von der Kommission, als der rauskam. Findet ihr auf janalbrecht.eu. Von edri.org gibt es auch einen sehr schönen, umfangreichen, der hat allerdings dann gleich 40 Seiten oder so. So, und jetzt wird an einer Neuregelung gearbeitet. Im Moment macht die Kommission eine Folgenabschätzung über die verschiedenen Varianten, die es da gibt. Also muss man die Verwendungszwecke stärker vereinheitlichen europaweit? Braucht man speziellere Regeln, wo die Daten gespeichert werden, eben nur bei den Providern oder direkt bei staatlichen Behörden oder ähnliches? Wir haben es dann als AK Vorrat, wo ich auch noch nebenbei aktiv bin, und EDRI und so geschafft, die so unter Druck zu setzen, dass sie immerhin jetzt als eine Option, wo eine Folgenabschätzung auch gemacht wird gerade, prüfen, geht vielleicht auch Quick Freeze als Alternative. Also das Zugreifen auf Daten im konkreten Verdachtsfall und erst ab dann und nicht eben die Speicherung für alle so, weil es könnte ja mal irgendwann was sein. Das wird immerhin jetzt geprüft. Mal gucken, was da rauskommt. Es soll dann im Sommer ein Vorschlag für eine Neufassung der EU-Vorratsdatenrichtlinie auf den Tisch gelegt werden. Und dann geht halt das Verfahren los, das Gesetzgebungsverfahren. Rat und Parlament müssen sich dann einigen, wie es konkret ausgestaltet werden soll. Dass das im Sommer kommt, ist irgendwie sehr passend, weil am 15. September dieses Mal schon die zweite Freedom Not Fear Demonstration in Brüssel stattfinden wird. Und nach dem, was ich so mitkriege im Moment, wird es vielleicht in Berlin dieses Jahr keine geben, sondern eher so dezentrale Aktionen oder so. Und wer dann Bock hat, nach Brüssel zu kommen, ist da auch gerne eingeladen. Seit letzter Woche liegt diese ganze Richtlinie auch beim Europäischen Gerichtshof. Da haben wir 2 Jahre drauf gewartet oder so. Digital Rights Ireland, das irische EDRI-Mitglied, hat vor ein paar Jahren mal geklagt gegen das irische Umsetzungsgesetz. Und haben eben den irischen High Court aufgefordert, diese Sache auch dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen, um zu überprüfen, ob diese Richtlinie überhaupt mit der Europäischen Grundrechtecharta vereinbar ist. Das hat dann ewig gedauert, bis die Vorlagefragen an den EuGH fertig waren und so. Jetzt, seit letzter Woche, liegt es beim EuGH. Also das wird irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren spätestens auch eine Grundsatzentscheidung auf europäischer Ebene von dem obersten Gericht geben, ob diese ganze Richtlinie überhaupt okay ist. Ja, parallel entwickelt sich es aber leider so in die Richtung, dass die Provider, die am Anfang sich so ein bisschen dagegen gewehrt haben, als die Richtlinie eingeführt wurde, Anfang der 90er, weil sie gesagt haben, das ist unglaublich teuer, das alles zu speichern und so. Und in Großbritannien kriegen sie übrigens zum Beispiel auch Kostenerstattung für diesen ganzen Speicheraufwand, in Deutschland nicht. Da haben die Provider sich noch gewehrt und wollten eigentlich die Vorratsdatenspeicherung nicht. Inzwischen fangen die aber an zu sagen, naja, aber diese ganzen Daten, wenn wir die eh schon mal haben, sind ja auch vielleicht nützlich für unsere Zwecke, für Marketing oder Zusatzdienste, Location-Based Services, weiß der Geier was. Also haben wir ja gesehen, jetzt in Deutschland, kam ja mehrfach raus, zuletzt hier in Berlin, was der André da bei Netzpolitik aufgedeckt hatte, diese Funkzellenabfrage lief ja auch auf Basis von einer Vorratsdatenspeicherung, die eigentlich nicht mehr erlaubt wäre. Und wenn man so mit anderen Leuten, ich habe ja manchmal in Brüssel mit diesen Lobbyisten auch zu tun, redet, dann kommt da schon sehr deutlich raus, die sind einfach total neidisch auf Google und Facebook und Co., weil die einfach ihre riesen Datenmengen anhäufen und damit eben Werbung machen und einfach unglaublich viel Kohle verdienen. Und die Provider wollen das auch gerne. Also ist sozusagen, glaube ich, müssen wir uns darauf einstellen, in der Schlacht jetzt um die Neuregelung der Vorratsdatenrichtlinie auf europäischer Ebene mindestens, aber auch hier in Deutschland, haben wir die Provider nicht mehr unbedingt als Verbündete, wie noch vor 5-6 Jahren. Weil die inzwischen eher auch so das speichern wollen und selber nutzen wollen. Den Trend zur Vorratsdatenspeicherung gibt es natürlich auch in anderen Bereichen. Stichworte sind hier Flugpassagierdaten, wird gerade in Brüssel auch verhandelt, das neue Abkommen mit den USA oder auch eine eigene EU-Richtlinie für Flugpassagierdatenspeicherung. Da geht es dann um Zeiträume bis zu 15 Jahre sogar. Bankdaten, das SWIFT-Abkommen, haben vielleicht ein paar mitgekriegt, soll auch in Europa jetzt noch eingeführt werden, dass eben alle Bankdaten auf Vorrat an staatliche Behörden übertragen werden, also alle Kontoüberweisungsdaten und ähnliches und ausgewertet werden auch. Ähnliche Pläne gibt es auch für Verkehrsdaten von elektronischen ÖPNV-Systemen bis hin zu Kennzeichen-Scanning. Und den Trend, den ich da so sehe, ist, dass es eben nicht mehr die reine Speicherung ist, wie noch in Deutschland damals bei der Vorratsdatenspeicherung, dass einfach die Provider das Zeug speichern müssen und dann nur im Einzelfall von Behörden darauf zugegriffen werden kann mit einem Anfangsverdacht, sondern dass eben direkt alles an die Behörden übermittelt wird und die das dann auch direkt auswerten. Und wie sie es auswerten, hören wir ja gleich noch von Matthias und so. Interessantes Stichwort in dem ganzen Kontext, eben wenn es nicht nur um TK-Daten geht, sondern auch Bankdaten, Passagierdaten und ähnliches, ist, was Karlsruhe in dem Urteil vor 2 Jahren gesagt hat, wenn es eine Vorratsdatenspeicherung in einem Bereich gibt, dann ist das schon so ein krasser Eingriff, weil es eben für jeden ohne Anfangsverdacht gilt, dass weitere Maßnahmen, die ohne Anfangsverdacht irgendwas speichern, auch auf europäischer Ebene irgendwann diese absolute Schwelle zum sozusagen nicht mehr verfassungsgemäßen Überwachungsstaat überschreiten würden. Und das hat der Kasseler Rechtsinformatiker Alexander Rossnagel dann sehr treffend die Überwachungsgesamtrechnung genannt. Also man darf die Maßnahmen nicht mehr isoliert betrachten, sondern muss sie insgesamt anschauen. Ja, so als paar Thesen vielleicht zum Fazit. Es gibt ja so verschiedene Elemente von Überwachung. Das einfachste ist sozusagen die lokale Überwachung in Zeit und Raum, also irgendwie so ein Wachturm, der irgendwo an der Grenze steht, wo die Leute quasi nur gucken, ne? Oder eine Kamera, die noch nichts aufzeichnet. Das reine Beobachten, das ist sozusagen das, was die Packet Inspection jetzt macht. Es guckt halt einfach nur in Echtzeit, was da so vorbeiflitzt an Daten. Dann haben wir das Speichern, die Aufzeichnung über Zeit, oder sozusagen Mobilität über Zeit, das ist Vorratsdatenspeicherung. Dann haben wir aber auch die Mobilität über Raum, also die Weiterverbreitung dieser Daten. Das sehen wir in beiden Bereichen, Vorratsdatenspeicherung und DPI, dass eben die Daten, die da anfallen, dann eben auch zum Teil zentralisiert gespeichert werden, Zugriffe über elektronische Interfaces möglich sind inzwischen und ähnliches. Und als letzten Schritt dann sozusagen die Auswertung der ganzen Daten, Data Mining, sortieren und diskriminieren. Diskriminieren heißt dann eben, wenn ich irgendwas Auffälliges finde, was nicht, oder was sozusagen irgendwas finde, was ich in meinen Regeln vorher definiert habe, dann mache ich damit irgendwas. Ich werfe das Datenpaket weg oder gucke mir diesen Telefonanschluss mal genauer an oder ähnliches. Und da steckt, glaube ich, insgesamt so ein Trend dahinter von der rein lokalen, zeitlich und räumlich begrenzten Beobachtung und Überwachungsmaßnahme hin zu so einem globalen Eingriff. Es wird für alle gespeichert und die Daten sind tendenziell auch überall verfügbar für die Behörden und es wird damit eben auch in Echtzeit irgendwas angestellt. Jo, das war's von meiner Seite. Hier kurz meine Kontaktdaten, die muss ich mal gleich weiterblättern, weil nämlich noch ein Werbeblock kommt. Wir machen nämlich als Abgeordnetenbüro von Jan-Philipp Albrecht unser zweites schon Privacy Barcamp. Sandra freut sich auch schon ganz doll, wie ich sehe. Das hatten wir letztes Jahr am Ende der CeBIT gemacht, sozusagen hinten dran in Hannover. Dieses Mal haben wir es netterweise gemeinsam mit der CeBIT und auf der CeBIT. Die fanden das irgendwie so eine coole Idee, dass sie uns angeboten haben, so hey, dann macht's doch direkt bei uns auf der CeBIT. Die stellen uns da so einen Messestand hin und es gibt für alle Teilnehmer auch Freikarten, wenn sie benötigt werden. 9.10. März. Da wird's bei uns, wer da das Interesse relativ intensiv die Neuregelung des Datenschutzes in der EU zu diskutieren, was ja gerade letzte Woche vorgestellt wurde. Aber das ist natürlich auch immer spannend, auch für uns da irgendwie über Vorratsdatenspeicherung, Passagierdaten, Überwachungsforschung und ähnliches zu reden. Also seid alle herzlich eingeladen, Teilnahme ist kostenlos und es gibt CeBIT-Freikarten. Anmeldung bei der hier genannten Adresse. Schönen Dank. Also wir hatten jetzt die Packet Inspection, Vorratsdatenspeicherung ist ja relativ grob. Ich gucke von oben einfach eigentlich drauf. Die Frage ist, und auch insbesondere beim arabischen Frühling, was ist so mit den sozialen Netzwerken? Und da würde ich direkt weiterleiten an Rena. Ja, sag mal. Oh, ich dachte, Matthias kommt jetzt zuerst mit den Auswertungsmöglichkeiten. Wäre das nicht sinnvoller? Nee, wir haben es umdisponiert. Eigentlich andersrum. Ah, schön, dass genau. Ich das auch erfahre. Nee, wir haben, also wir können hier einmal anschließen. Genau, wir müssen ein bisschen basteln. Okay. Ihr wollt den einmal rüber basteln, ja? Genau. Einmal rüber basteln, genau. Okay. Wir müssen mal gucken, ob wir Ton bekommen, denn es ist ein kleines Filmchen, was ganz nett wäre, noch anzuschauen. Okay, ich bin Rena Tangens vom Föbot aus Bielefeld. Den Föbot gibt es seit 1987 und setzt sich seitdem für Bürgerrechte, Datenschutz und eine lebenswerte digitale Welt ein. Und seit dem Jahr 2000 verleihen wir die Big Brother Awards. Die nächste Verleihung ist übrigens am Freitag, den 13. April. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Und im letzten Jahr war ein vielbeachteter Preisträger Facebook. Und daher auch meine Beschäftigung mit dem Thema der sozialen Netzwerke. Die Fahndung in sozialen Netzwerken ist jetzt nicht mein Spezialthema, aber anlässlich dieser Veranstaltung habe ich mich damit dann auch ein bisschen befasst. Es gibt mittlerweile sehr verschiedene Use Cases bei der Polizei für die Nutzung von sozialen Netzwerken. Wir haben dort zum einen die Geschichte, dass Polizei eigene Fanseiten auf Facebook einrichtet und dort unterschiedliche Dinge bekannt macht und beispielsweise zur Fahndung aufruft oder nach Zeugen sucht. Da gibt es einige Beispiele, zum Beispiel die Polizei in Frankfurt hat auf diese Weise Zeugen gesucht für eine Schlägerei vor einer Diskothek. Und an diesem Fall können wir auch gleich eins der Probleme sehen, nämlich dort, wie das denn halt so ist, haben Leute direkt geantwortet auf der Fanseite der Polizei und haben dann die kompletten Namen und Kontaktdaten der Zeugen dort online gestellt. Die waren dann öffentlich zu sehen. Das könnte im Zweifelsfall eine ziemlich gefährliche Angelegenheit für diejenigen Leute natürlich sein. Außerdem muss man an der Stelle sehen, dass das Öffentlichstellen von Fotos, von Videoaufnahmen, die dort gemacht wurden, ja keineswegs belegen, dass diese Person tatsächlich an irgendetwas beteiligt war. Das heißt, diese Art von Webseiten sind öffentliche Pranger, die möglicherweise auch Leute völlig zu Unrecht verdächtigen und sind auch in der Hinsicht bedenklich. Die Datenschutzbeauftragten haben von verschiedenen Ländern haben auch diese Art von Öffentlichkeitsfahndung, wo also die Freunde von Freunden dazu aufgerufen werden, etwas zu melden, schon an verschiedenen Stellen kritisiert. Auch die Polizei in Hannover hat eine entsprechende Präsenz und es gibt einige mehr, auch das BKA bittet zum Beispiel um Mithilfe und Hinweise zu den Rechtsterroristen. Die Kriminalpolizei Bremerhaven ist dort online und das LKA Mecklenburg-Vorpommern. Und dann gibt es noch die Polizeiinspektion im niedersächsischen Landkreis Harburg und die verbreiten alle Aufrufe via Facebook. Das ist eine Möglichkeit, was Polizei in sozialen Netzwerken tun kann. Einen weiteren Aspekt möchte ich dabei ansprechen, nämlich, dass es insgesamt außerordentlich fragwürdig ist, wenn sich eine öffentliche Institution wie eben eine Polizeibehörde eine Fanseite bei Facebook einrichtet und damit selbst Gesetze bricht. Denn an der Stelle machen sie sich ja einem Verstoß gegen Datenschutzgesetze schuldig und übermitteln die Daten der Leute, die darauf zugreifen, in die USA, ohne dass sie angemessen informieren können, schlicht deshalb, weil sie gar nicht so genau informieren können, weil sie selber nicht wissen, was mit den Daten eigentlich in den USA und bei Facebook passiert. Deshalb würde ich diesen Einsatz an dieser Stelle auch für sehr fragwürdig halten. Was man dort noch alles tun kann. Natürlich ist die Polizei angehalten, sich aus öffentlich frei zugänglichen Quellen zu bedienen. Und wenn genauso wie Sie halt mit Google einfach nachschauen, können Sie natürlich auch in Facebook nach bestimmten Dingen schauen und auf Twitter. Und das tun Sie auch. Und man muss dann unterscheiden, sind es allgemein zugängliche Informationen? Sind es Gruppen, die in irgendeiner Weise abgeschlossen sind, also Nutzerprofile, bei denen bestimmte Informationen eben nur für Freunde sichtbar sind und in welcher Form die dann halt abgesichert sind? Oder handelt es sich um das Eindringen in geschlossene Communities unter Nutzung von anderen Identitäten? Auch da muss man wiederum unterscheiden zwischen der Nutzung einfach einer privaten Identität eines Polizeibeamten. Also wir wissen ja, bei Facebook und auch bei Google Plus gilt ja Realnamenpflicht. Das gilt natürlich auch für die Polizei. Also auch dort würde sich jemand wiederum ja strafbar machen. Nein, nicht strafbar, aber er würde gegen die AGBs von der entsprechenden Firma verstoßen, wenn er jetzt unter falschem Namen da reingeht. Ja, bestimmt. Jedenfalls wäre es natürlich denkbar, dass ein Polizeibeamter dort halt unter Klarnamen reingeht. Er könnte natürlich auch, das ist vielleicht die erste Form, er könnte sich als Polizei zu erkennen geben und sagen, hallo, ich habe da mal eine Frage und hat eine Freundschaftsanfrage. Die zweite Möglichkeit ist eben, als Privatperson reinzugehen, ohne dabei offenzulegen, dass es sich da um eine Dienstperson handelt, die andere Interessen als Private hat. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine andere Identität vorzutäuschen, also einen anderen Namen zu verwenden und einfach irgendeinen beliebigen und sich dann und eine Freundschaftsanfrage an entsprechende Personen oder Gruppen zu schicken. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit, sich eines existierenden Accounts zu bedienen, also die Identität einer Person, die in dieser Gruppe dabei ist, zu verwenden. Auch da wieder zwei Möglichkeiten. Es kann mit Zustimmung eben dieser Person passieren, dass die den Behörden ihren Account überlässt. Oder es kann sein, dass durch technische Maßnahmen ein Account übernommen wird. Also zum Beispiel durch Phishing oder Keylogging, das Login für einen solchen Account von den Behörden erlangt wird und dann zur entsprechenden Ermittlungen eingesetzt wird. Diese verschiedenen Möglichkeiten sind juristisch unterschiedlich zu bewerten. Die allgemein zugänglichen Quellen, klar, die sind halt öffentlich und damit sind sie auch für die Polizei öffentlich. Die Anwesenheit in Gruppen und die Verschleierung der eigenen Identität ist eine Sache, die juristisch unterschiedlich beurteilt wird. Definitiv problematisch ist das Vortäuschen einer anderen Identität oder gar das das Erlangen einer, also das technische Übernehmen eines fremden Accounts. Da ist dann auch Grundgesetz Artikel 10 tatsächlich betroffen. Und nicht nur in Anführungsstrichen die informationelle Selbstbestimmung mit Artikel 2. Einen anderen Punkt, der über die direkten Inhalte hinausgeht, auf den würde ich gerne noch die Aufmerksamkeit lenken. Und zwar, es geht eben nicht nur um einzelne Fotos oder Inhalte, die werden natürlich auch genutzt, um zum Beispiel zu gucken, brüstet sich etwa ein Täter mit seiner Tat, zeigt Sachen, die er geklaut hat, als Beute in seinen entsprechenden Account oder kann man ein Alibi zum Beispiel widerlegen, weil man auf der eigenen Seite dann sehen kann, dass diese Person tatsächlich sich zu dem Zeitpunkt woanders aufgehalten hat. Das kann zum Beispiel auch an der Anwesenheit auf Fotos der Fall sein, wenn eine Person mit anderen gemeinsam auf einem Foto zu sehen ist und dieses Foto getaggt ist und da ist halt auch ein Datum dabei. Und solche Dinge werden natürlich dort von der Polizei zur Kenntnis genommen. Es gibt aber auch so etwas wie Social Media Monitoring. Ich nehme an, dass wir auch bei Matthias da gleich ein bisschen noch zu hören werden. Nämlich, es gibt eine andere Möglichkeit, die Netze auszuwerten. Das machen Firmen bereits in recht großem Umfang. Und zwar unter anderem unter dem Aspekt des Issue Management. Also das heißt, da gibt's irgendwelche Themen, um die müssen wir uns frühzeitig kümmern. Und Dafür gibt es Auswertungsmöglichkeiten, dafür gibt es Dienste, die man beauftragen kann, wie früher die Ausschnittdienste von Zeitungen. Und dafür gibt es mittlerweile Dienste, die das auch im Netz machen, die eben nicht nur eine Google-Suche am Laufen haben, sondern die die sozialen Netzwerke auch durchflügen und in Blogs gucken und so weiter. Und die mit linguistischen Methoden eine Analyse der eingestellten Inhalte vornehmen und damit zum Beispiel Stimmung in Bezug auf ein bestimmtes Thema, auf ein bestimmtes Produkt und so weiter identifizieren können. Und solche Tools sind selbstverständlich auch bei Facebook im Einsatz, also von Facebook aus selbst. Und es gibt keinen Grund, warum die Polizei das nicht auch einsetzen sollte. Es ist eigentlich logisch, dass sie das tun. Und es gibt eine recht interessante Arbeit darüber, eine Masterarbeit zu dem Thema Social Media Monitoring. Darin werden die verschiedenen Tools beschrieben. Die kann ich euch ans Herz legen von Stefanie Aßmann. Dass die Entwicklung in diese automatische Auswertungsrichtung geht, kann man auch daran sehen, dass das FBI kürzlich eine Ausschreibung gemacht hat für die Entwicklung eines solchen Tools. Die haben also gerade Firmen aufgefordert, sich zu bewerben, sowas für das FBI herzustellen. Und außerdem gibt es, habe ich zwei kurze Studien gefunden, wo es darum geht, Geolocation festzustellen bei Leuten, die nicht zu erkennen geben, wo sie sich aufhalten oder so. Und eines davon, das heißt Inferring Social Ties from Geographic Coincidences, da geht es darum, wie man aufgrund von Fotos oder den Verkehrsdaten darauf schließen kann, wer mit wem wie viel zu tun hat und sich wo aufhält. Und die zweite Studie heißt Find Me If You Can, Improving Geographical Prediction with Social and Spatial Proximity. Diese Studie ist passenderweise von drei Leuten geschrieben, die bei Facebook arbeiten. Findet ihr beides im Netz. Kann ich nur sehr empfehlen, einmal drauf zu schauen. Okay, welche Probleme sehe ich da drin? Es gibt kritische juristische Bestandsaufnahmen, unter anderem in der DOD, Datenschutz und Datensicherheit, gibt es einen Artikel darüber, an welchen Stellen es juristisch bedenklich ist, diese Art von Zugriff durch die Ermittlungsbehörden. Und darin beruft man sich unter anderem auch auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Online-Durchsuchung, wo auch die Online-Streife angesprochen wurde. Auf der anderen Seite steht die große Begeisterung bei sozialen Bewegungen für die Nutzung der Netze. Und das ist der Punkt, den ich hier, das, was jetzt mein Punkt ist, den ich besonders ansprechen möchte. Die Nutzung der sozialen Netzwerke, zum Beispiel im arabischen Frühling, ist eine auf der einen Seite eine Erfolgsgeschichte, auf der anderen Seite müssen wir kritisch hinterfragen, worauf das eigentlich beruht. Also wem war es genehm, dass es funktioniert? Und was wäre passiert, wenn dem nicht so gewesen wäre? Und an welchen Stellen hat es tatsächlich auch schon größeren Schaden angerichtet? Ihr kennt möglicherweise die Geschichte von dem Iraner, der bei seiner Einreise in den Iran gefragt wurde, ob er im Ausland an dem iran-kritischen Demonstrationen teilgenommen habe. Er hat natürlich Nein gesagt und dann wurde er halt festgehalten. Und ihm wurde gesagt, sie wissen alles über ihn und ob er sich von seinen Eltern schon verabschiedet hätte. Also sie haben ihm vorgespiegelt, sie würden ihn jetzt umbringen. Und ihn haben sie dazu gezwungen, seinen Facebook-Account aufzumachen Freunde auf Fotos zu identifizieren und sie selber, die Behörden halt an den Account dranzulassen. Und die Gefahr dabei, in einem angenommenerweise Kontext von Freunden, anderen Engagierten, was dort offenbart wird, einfach auch nur an Bewegung, an Zusammenkünften, an Meinungen, liegt an dieser Stelle dann eben auch entsprechenden Ermittlungsbehörden offen. Schließlich möchte ich das Augenmerk noch auf Facebook selbst richten. Denn ich finde es etwas blauäugig, den Ermittlungsbehörden in Europa vorzuwerfen, dass sie sich auf Facebook halt bedienen und sich entsprechend dort an die Informationen heranmachen. Wenn wir uns anschauen, wie die Datenschutzbestimmungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Facebook aussehen. Es gibt einmal, ich weiß nicht, ob da, das haben wir schon auf dem Bildschirm, okay, das kannst du vielleicht einmal durchklicken, die Jahre. Das zeigt also sehr schön grafisch, wie die Privatsphäre-Einstellungen sich mit den Jahren verändert haben. Also was blau ist, ist öffentlich, weiß ist privat. Und wir sehen, wie immer mehr Bereiche, ohne das Zutun der Nutzerinnen und Nutzer, einfach nur durch Änderungen der Privatsphäre-Einstellungen der AGBs, mal eben verändert werden von Facebook. Das heißt, Dinge, die ihr eingegeben habt vor Jahren und die ihr zu der Zeit für privat und nur für die engsten Freunde angesehen habt, wie sich das ganz ohne euer Zutun ändert und diese Dinge öffentlich gestellt werden. Und Facebook ist an dieser Stelle so etwas Ähnliches wie eine Gated Community. Also es ist alles ganz nett und kuschelig, es ist hübsch und bunt eingerichtet. Es gibt einen großen Zaun drum, damit nichts Böses einem passieren kann. Aber die Regeln werden eben von einem Konzern bestimmt und die werden nicht mehr in einem demokratischen Gemeinwesen ausgehandelt. Also wer bei Facebook rausfliegt, fliegt raus und hat eigentlich keine Chance, dagegen zu protestieren. Die Regeln werden ganz klar von dem Konzern gemacht. Zu dem Hintergrund von dem Konzern möchte ich jetzt auch noch ein paar Worte sagen. Die meisten, also es gibt sehr viele soziale Bewegungen, die darin ihre Demonstrationen und Aktionen organisieren und sich freuen, dass sie damit viele Leute erreichen können. Gleichzeitig geben sie diese Leute eben Facebook preis. Und in Facebook gibt es eben nicht nur Mark Zuckerberg, der immer so nett wie der Junge von nebenan und der freundliche Techie überkommt, sondern es gibt auch andere Leute, wie zum Beispiel Peter Thiel. Peter Thiel ist im Vorstand von Facebook und der ist Hedgefondsmanager. Falls ihr den Film The Social Network gesehen habt, da kommt er vor, das ist der erste große Finanzier von Facebook. Der ist mit dem Internetbezahlsystem PayPal reich geworden. PayPal ist bewusst dafür gegründet worden, Mengen an Geld über nationale Grenzen hinaus zu verschieben, um Steuern zum Beispiel zu vermeiden. Also Peter Thiel ist ein Fan von Steueroasen und er hätte also gerne eine von staatlichen Banken unabhängige Weltwährung. Der Peter Thiel hält sich selber für einen Philosophen und hat deswegen ziemlich viel veröffentlicht. Es ist sehr interessant, mal nach dem zu forschen im Netz. Ich kann euch ein paar Zitate von ihm vortragen. Der unterstützt zum Beispiel auch die rechte Plattform The Vanguard. Das ist sozusagen das rechte Gegenstück von Move On in den USA. Peter Thiel hat zum Beispiel gesagt, Demokratie und Freiheit sind für ihn nicht vereinbar. Erklärung dazu, seit den 1920er Jahren sei es mit Freiheit nicht mehr so viel her, weil seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gibt es sowas wie Wohlfahrtsstaat und dann ist die Freiheit des Unternehmens ja irgendwie eingeschränkt, wenn die Arbeitnehmerrechte auch berücksichtigt werden müssen. Außerdem hält er das Frauenwahlrecht auch für ein großes Hindernis, was 1928 in den USA eingeführt wurde. Also das Frauenwahlrecht und den Wohlfahrtsstaat hält er also für große Hindernisse für die Freiheit. Und er hat an anderen Stellen ähnliche Sachen von sich gegeben. Also wir sehen sehr klar, in welche Richtung der Mensch geht und der hat einen wesentlichen finanziellen Anteil an Facebook und sitzt eben auch im Vorstand. Das dürfte den meisten immer noch nicht bekannt sein, die fortschrittliche Inhalte auf Facebook transportieren wollen, welche Interessen an dieser Stelle dahinter sitzen. Das ist die eine Sache, politisch. Die andere ist ganz einfach, wenn man wenn man etwas gegen Überwachung auszusetzen hat, ist es außerordentlich zweifelhaft, sich auf Facebook herumzutreiben. Denn da gibt es eben nicht nur Herrn Thiel, sondern da gibt es halt noch zwei Leute, Jim Breyer zum Beispiel und der mit Greylock Partners, das sind also die anderen Risikokapitalfirmen, die in Facebook drinstecken, haben nämlich persönliche Beziehungen zu einer weiteren Venture Capital Firma, die heißt InQtel. InQtel steht für Intel für Intelligence und Q für den genialen Erfinder bei James Bond. Also InQtel, das steht auch auf ihrer eigenen Webseite, ist eine Risikokapitalfirma, die Geld gibt für Innovationen, die für Geheimdienste nützlich sein könnten. Und genau das, denke ich, ist eine der interessanten Entwicklungen tatsächlich, die für Geheimdienste nützlich sein könnten und es sicherlich auch sind. An dieser Stelle geht das geht über die theoretische Möglichkeit, die Rechner von Facebook stehen in den USA und deswegen könnte theoretisch der CIA da drauf gucken, weit hinaus. Also es gibt von zwei Risikokapitalgebern von Facebook direkte Verbindungen zu InQtel. Auch das, finde ich, sollte in der Szene wesentlich bekannter sein. Okay, es gibt noch einen hübschen Film. Ich weiß nicht, ob wir den tatsächlich sehen können, wir ihn bestimmt. Ob wir jetzt Ton kriegen, ist die Frage. Ich finde das... Also wir haben kein Audiokabel, wir können das übers Mikro versuchen. Wir können das Mikro dranhalten an dem Rechner. Ich übernehme keine Gewähr dafür, dass das nicht eine fiese Rückkopplung geben wird. Also. Ich erkläre vielleicht kurz vorher, um was es... Okay. Wie bitte? Assmann. Mit SZ. Assmann. Muss ich gleich nachgucken. Ich kann dir das PDF geben, wenn du möchtest. Sie schickt es einem auch selber zu und es ist auch öffentlich, also es ist verfügbar im Netz. So, bei diesem Film vielleicht vorher, das ist eine Szene aus einem Gespräch bei Phoenix, in der Phoenix-Runde. Und wir sehen hier Bernhard Witthaut, der ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Und der sagt dort etwas zu Facebook und das wollte ich euch noch mitgeben. Kann man das dranhalten? Geht das? Okay. Behörden auch den Datenschutzbeauftragten zu stärken. Weil uns geht es doch wirklich darum, die Menschen sind teilweise so sorglos im Internet. Wir brauchen doch nur mal die Konstruktion bei Facebook uns anschauen. Wir brauchen uns nur mal diese Struktur von Facebook insgesamt aufbauen. Weil Facebook ist geschaffen worden, um Menschen auszuspähen, um wirklich die Geheimnisse in Anführungsstrichen zu bekommen. Das ist ja ein nachrichtendienstiges Instrument. Das wird auch von der CIA finanziert. Ja, natürlich. Der Vorstandsvorsitzende oder der zweite Mann in diesem Vorstand da oben ist ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter. Aber da geben 700 Millionen Menschen ganz locker ihre Daten ein. Und keiner regt sich drüber auf. Das, finde ich, in so einer Situation ist etwas, wo wir insgesamt drüber nachdenken müssen. Bei der Datenzins. Der ist ja bloß neidisch. Schön möglich. Okay, dann würde ich sagen, Fragen, Kommentare. Okay, wir hören jetzt noch Matthias' Vortrag. Direkte Fragen? Okay, bitte. Sprich doch mal ins Mikro, weil wir streamen das. Da sind zwei Saalmikros. Ich kann die Frage ja wiederholen, wenn das okay ist. Das wird sowieso. Nein, ich schicke das vor. Das ist eine Dienstleistung, die sowieso viele verkaufen, die kaufen von irgendwem. Also ich verstehe gar nicht, wieso das für dich so wichtig ist und warum du das so stark machst. Ich verstehe nicht, wieso du so naiv bist. Er möchte nicht ins Mikro sprechen. Ich versuche es kurz zusammenzufassen, nämlich es wird hier gefragt, warum ich das so tragisch finde, dass hier Facebook von einer Risikokapitalfirma oder von mehreren halt finanziert wird und die persönliche Verbindung zum CIA haben, wo es doch genügend andere Möglichkeiten gibt, auch ansonsten diese Daten per Dienstleistung zu bekommen. Also die Finanzierung durch die Risikokapitalfirmen findest du kein besonderes Argument. Habe ich das? Ich glaube sogar, dass es Zeichen dafür ist, dass man andere Sachen verharmlost und dass man die Beziehung, die Entschuldigung, wenn ich da jetzt gerade irgendwie zwischengrätsche, aber entweder wir machen es per Mikro und dann auch mit dem Stream für alle und auch für alle, die jetzt hinten sitzen, oder wir machen das, ihr macht das gleich irgendwie persönlich, privat hinterher. Ich glaube, das führt uns auch thematisch jetzt gerade nicht zu so viel, sorry, aber. Okay, dann. Genau, eigentlich war das eine sehr gute Überleitung eben, der Herr Witthaut. Ich kann das wirklich, wirklich nur empfehlen, die Sprecher der Polizeigewerkschaften, die sind echte Kracher, also da sollte das als Frühstücksfernsehen abonnieren. Schade auch, dass Konrad Freiberg sich nicht mehr äußert, der ehemalige Vorsitzende der GdP. Und besonders der eben gezeigte Herr Witthaut tut sich genau in dem Komplex sehr, sehr hervor, den ich jetzt beackere hier. Das ist die Polizeisoftware, denn der BDK ist eigentlich eine Lobbyorganisation, es ist keine Gewerkschaft, obwohl sie sich so nennen, also der Bund Deutscher Kriminalbeamter tritt so ein bisschen als so die kleinere, seriösere Polizeigewerkschaft auf, aber es ist eigentlich ein Lobbyverein für eine Softwarefirma, die die Hälfte des polizeilichen Softwaremarkts in Deutschland ausmacht, nämlich Rola Security. Ich will mal ganz kurz skizzieren, was es für Polizeisoftware gibt. Auf die hier gehe ich nicht ein, um dann so ein bisschen zu erklären, auf welche ich aber eingehe. Also natürlich benutzt die Polizei schon seit langem Software, unter anderem zur Vorgangsverwaltung. Also man kann das so eine Art elektronische Aktenhaltung nennen beispielsweise. Das gibt es für die verschiedenen Bereiche. Da gibt es sozusagen allerhand Systeme. Das ist jetzt hier am Beispiel von Rheinland-Pfalz, ist es ganz gut dargestellt. Auf diese Fallbearbeitungssoftware will ich eigentlich nicht eingehen, sondern mir geht es um Ermittlungssoftware. Ermittlungssoftware von Rola, wie ich sie ja vorstelle, wird eigentlich auch als Fallbearbeitungssoftware bezeichnet. Dass es sehr weitgehend ist. Ich knüpfe damit an das, was Per Stolle vorhin in dem ersten Podium gesagt hat. Also Rola Security stellt beispielsweise die Fallbearbeitungssoftware von in etwa die Hälfte der Bundesländer und ich glaube sogar ein bisschen mehr vom BKA beispielsweise. Also das ist alles auf Grundlage einer einzigen Anwendung von Rola Security und die werben selbst damit. Übrigens Gold Sponsor beim Polizeikongress seit Jahren, natürlich auch mit entsprechender Redezeit. Die werben selbst damit, dass ihre Software einsetzbar ist, um eben ein Informationsmanagement in Polizeidatenbanken zu betreiben und, wie wir es schon mehrmals gehört haben heute Nachmittag, Beziehungen herstellen, also Netzwerke in den untersuchten Datenbanken finden. Bei der Funkzellenabfrage ist es bekannt geworden als Kreuztrefferdaten, also man sucht sozusagen eine Übereinstimmung, man sucht irgendwie, welches Telefon hat welches andere Telefon denn schon mal angerufen, welches Telefon hat noch dieses Telefon angerufen. Beispielsweise. Also man sucht quasi nach Links, nach Clustern, nach Kreuztreffern. Und diese Basissoftware nennt sich RSCase und die ist beliebig erweiterbar mit Zusatzmodulen. Wir kennen das ja, die Apps. Und im Polizeibereich ist das natürlich dann auch recht kritisch. Also dann fragt man sich, inwieweit ist sozusagen die Erweiterung der Software denn noch durch die Errichtungsanordnung der Dateien gedeckt, auf die die Software dann zugreift. Also beispielsweise, ich habe hier mal so ein paar von diesen Modulen aufgezählt, GPS-Überwachung oder eben die Online-Schnittstellen, die Peer schon erwähnt hatte. Also es gibt eine eigene Software, die zwischen dieser Software und den Providern kommuniziert, die die Daten sozusagen überführt und hier einspielen kann. beispielsweise. Ich will damit nicht sagen, dass alle 16 Länderpolizeien und das BKA diese Sachen nutzen. Das müsst ihr, glaube ich, auch ein bisschen bei einigen dieser Vorträge hier heute nochmal so im Kopf behalten. Hier geht es zum Teil auch um Trends. Hier geht es um Machbarkeitsstudien und hier geht es um Hochglanzbroschüren der Hersteller. Also bei Rohler ist das natürlich vor allen Dingen so. Es ist nicht gesagt, dass alle LKAs alle Plugins, also alle Add-ons oder Zusatzmodule heißen dort, benutzen tatsächlich. Aber das sind die, die angeboten werden. Rohler wirbt damit, dass man zum Beispiel auch so automatische Suchagenten anlegen kann. Das bedeutet, also immer wenn ein bestimmter Eintrag, den man jetzt sucht, wie wenn ihr euch einen Nachrichtenfeed abonniert, also ihr wollt über Google News jeden Tag informiert werden, was gibt es Neues zu Autobrandstiftungen oder was weiß ich, dann, das kann die Polizei natürlich genauso machen. Und profitieren sie vom Massendatenabgleich, auch so ein Rohler-Zitat. Und dann werden eben solche Beziehungsdiagramme, solche Netzwerke erstellt, wie wir sie hier nochmal als Bild eingebaut haben. Hier so eine, wie so eine Oberfläche dann aussieht, auch von Rohler selbst. Man kann es wahrscheinlich von hinten nicht erkennen, aber hier wird gezeigt, wer hinter Bin Laden steckt. Also so ein Beziehungsnetzwerk zu Osama Bin Laden, the 9/11 Attacks. Das Ganze kann natürlich auch, da können Geodaten eingebunden werden, beispielsweise, da können andere Netzwerke eingebunden werden. Und das ist sowas, was, glaube ich, auch alle Vorträge heute begleitet hat. Je mehr Daten quasi zusammengeführt werden, also wenn ich mir nur anschaue, wer hat mit wem telefoniert, dann ist das vielleicht gar nicht so, da fragt man sich, was hat das für ein Informationsgehalt. Aber wer hat zum Beispiel auch im gleichen Hotelzimmer geschlafen wie jemand, der später wegen irgendwas überführt wurde beispielsweise oder wegen irgendwas aufgefallen ist. Und wer hat womöglich den Flug im gleichen Reisebüro gebucht? Also das sind sozusagen, das ist die Suche nach in diesen Vorratsdaten, wie du sie ja beschrieben hast, also beispielsweise Bankdaten oder Reiseverkehrsdaten. Und je mehr Zugriff auf solche Daten erfolgt und so mehr Daten quasi zusammengeführt werden können, umso mehr entsteht quasi so ein dreidimensionales Gebilde von sozialen Netzwerken mit einer enorm hohen Aussagekraft. Das Ganze nennt sich Data Mining. Also die, der Mehrwert aus unstrukturierter Information. Unstrukturierte Information muss man sich so vorstellen, dass in den Polizeidatenbanken jede Menge Datensätze schlummern, die quasi, wenn man sie nochmal neu bearbeitet oder mit anderen versucht in Verbindung zu bringen, abzugleichen, da drin Treffer zu finden, dann steckt da vielleicht noch mehr Information drin, als man vielleicht bislang hat. Das ist der Versuch von Data Mining, also eben diese Suche nach Kreuztreffern, Clustern etc. Und die Softwareindustrie wirbt damit, dass die Software auch auf unterschiedliche Formate von Dateien zugreifen kann. Also eben lange nicht nur Textformat oder HTML, Webseiten oder sowas, sondern dass die Software tatsächlich auch in der Lage ist, in Audiodateien zu suchen nach dem Klang eines bestimmten Wortes. Das erspart den Bullen das Abtippen der Verhörprotokolle oder auch das Abtippen von Telefonmitschnitten beispielsweise. Auch hier will ich nicht sagen, dass das längst angewendet wird. Also man, wenn man sich so ein bisschen mit dieser Softwarelandschaft beschäftigt, dann merkt man, dass es da nicht nur enorme Konkurrenz gibt, sondern auch enorme Inkompetenz. Also die sind noch nicht so weit. Es sind aber Trends, die ich jetzt darstelle. Trends, wie sie eben auf solchen Messen wie dem Polizeikongress verhandelt werden. Ein besonderer Renner ist die sogenannte Predictive Analytics. Also ich habe ja eben versucht zu illustrieren, wie aus Datenbeständen versucht wird, einen gewissen Mehrwert zu errechnen quasi auch. Und das Ganze kann auch in die Zukunft gewandt gemacht werden. Das ist jetzt gar kein Hexenwerk, das ist auch nichts, was irgendwelche Geheimdienste erfunden hätten, sondern das ist eine Software, die wird alle Orten genutzt, die wird in viele Betriebe nutzen das, um Arbeitsabläufe quasi so ein bisschen vorauszuplanen, um zu gucken, wann braucht man welches Material, also um quasi die Logistik zu vereinfachen. Und die Software kann aber genauso gut auch auf Polizeidatenbanken zugreifen und kann quasi ausrechnen, oh, in Friedrichshain brennen die Autos immer dienstags und in Kreuzberg eher samstags. Meinetwegen. Das ist jetzt auch nichts Revolutionäres, also das hat die Polizei vermutlich auch schon vorher erkannt, nur kann man solche Sachen automatisieren. Und die Softwarefirmen bewerben das, also das ist ein Zitat von der Firma SPSS, die sich selbst auch als Marktführer bezeichnet in dem Bereich. übrigens auch ein Aussteller auf dem Polizeikongress, die bewerben das als die Evolution in der Verbrechensbekämpfung, also dass man eben in die Zukunft schauen will. SPSS gehört inzwischen zu IBM, die sich jetzt Marktführer im Bereich Predictive Analytics nennen. IBM ist bekannt, weil sie in Memphis, USA, so eine Art Modellprojekt unterstützt haben. Dieses Modellprojekt heißt Blue Crush. Da hat sich die örtliche Polizei eine Anwendung zugelegt, eben auf Basis von IBM und SPSS-Software, die halt versucht, das eben tatsächlich in den Polizeialltag zu überführen, indem man eben versucht, Voraussagen zu treffen. Da werden Daten aus Straftaten eingebunden, aber auch so Sachen wie Wetterberichte oder bestimmte Ereignisse, die sozusagen ein anderes Ereignis vielleicht wahrscheinlicher machen. Zahltage, also weiß ich nicht, was dann womöglich passiert. Das Ganze wird natürlich auf solchen Messen immer gern mit Wirtschaftlichkeit begründet, also dass man dadurch eine Menge einspart. Ich habe jetzt vergessen, kommt das noch, ob das, wie teuer das war? Nein. Ich glaube, es hat $800,000 gekostet, diese gesamte Plattform. Und hier rechnet halt IBM vor, wie schnell sich das eben amortisiert. Also man spart eben auch jährlich 800% sozusagen der Investitionen. Also hier ist nochmal so ein Lagezentrum gezeigt, also was zu dieser Anwendung dazugehört, zumindest laut IBM-Webseite. Also das nur mal so. Wer kann das erklären? Ich hoffe, das erklären zu können, und zwar wie folgt. Der Etat einer Polizeidirektion kann ja das Hundertfache oder das Tausendfache oder das X-fache der Investition in eine bestimmte Software sein. Und wenn ich jetzt, ich nehme an, $800,000 für eine Software ursprünglich mal ausgegeben habe, mein Etat ist 8 Millionen, dann kann ich natürlich schon das Zehnfache der ursprünglichen Investition in meinem Etat einsparen. Warum nicht? Das sind dann wahrscheinlich Personalmittel oder so, oder? Ach so, das sind also in dem Fall tatsächlich werben Sie eben mit der Einsparung von Personal, das dann woanders eingesetzt werden kann. Diese ganzen Geschichten, da spricht die Polizei nicht gern drüber. Da spricht sie auch in Parlamenten nicht gern drüber. Also es gab so diverse Anfragen dazu, parlamentarische Anfragen. Da wird ausweichend geantwortet, gar nicht geantwortet oder die Antworten in die Geheimschutzstelle des Bundestags verschoben, wo normalerweise nie jemand reinguckt. Und deswegen ist man so ein bisschen darauf angewiesen, auf das, was die Hersteller sagen und auf das, was die Polizei so zwischen den Zeilen so von sich gibt. Und die Hersteller sagen zum Beispiel, also gerade Rola, dass sie an, ich glaube Rola, oder jedenfalls, dass sie auch an sehr viele deutsche Landesbehörden schon verkauft haben, auch des Verfassungsschutzes. Das sagen auch andere Anbieter von Software, also nicht nur Rola beispielsweise, sondern allgemein in diesem Bereich Ermittlungssoftware. Und wenn man sich mit sowas ein bisschen reinliest, dann stößt man auf solche Begriffe wie proactive Law Enforcement, also proaktives, vorausschauendes, nicht präventiv, sondern eben vorausschauende Strafverfolgung oder Intelligence-led Law Enforcement beispielsweise. Das könnte man so übersetzen mit, also Intelligence ist, wird gemeinhin eben als so geheimdienstliche Aufklärung bezeichnet oder informationsbasierte Strafverfolgung. Also man will, was auf dem Podium vorher auch schon gesagt wurde, so viel wie möglich Informationen haben, um so weit wie möglich vorauszuschauen oder wie das der BKA-Präsident gesagt hat, vor die Lage kommen. Also man möchte quasi immer die Informationshoheit behalten, ist ja so ein polizeilicher Grundsatz. Ja, das ist die letzte Folie, die kann ich mir eigentlich sparen. Das hattest du nämlich schon angesprochen, Rena. Das ist nämlich von Recorded Future. Das ist dieses Joint Venture zwischen CIA und Google, die eben das quasi anbieten, auch für Unternehmen beispielsweise. Man kann sich da quasi einkaufen, man kann da, je nachdem, wie was für einen Satz man bezahlt, desto mehr Output kriegt man. Man kann sozusagen man kann Suchaufträge generieren, die einem sozusagen in die Zukunft Prognosen versprechen. aufgrund einer bestimmten Auswertung über die Suchmaschine Google beispielsweise. Aufhören möchte ich mit was, das vielleicht auch ein bisschen positiver klingt, nämlich es gibt eine Studie aus Australien, die Polizei in Australien gemacht hat. Diese Studie warnt davor, dass Social Networks dafür sorgen könnten, dass in Zukunft das Spitzeln einfach unmöglich wird. Dass Spitzel oder auch Zivilpolizisten quasi öffentlich gemacht werden in einigen Jahren und da auch gar nicht anders können. Diese Studie hat untersucht, hat alle Polizisten gefragt, wer von ihnen soziale Netzwerke nutzt. Das waren die meisten, über 80%. Und in der gleichen Studie wurde gefragt, bei welchen Polizisten ist es schon vorgekommen, dass Freunde von ihnen Fotos online gestellt haben, also von den Polizisten online gestellt haben. Da haben auch die allermeisten Ja gesagt. Und ihr kennt die neuen Suchfunktionen von Social Networks. Also wenn quasi Björn jetzt ein Foto von mir online stellt und sagt, wie ich heiße, dann habe ich da keinen Einfluss drauf, beispielsweise. Insofern, wenn also beispielsweise der populärste deutsche Spitzel, der aufgeflogen ist, Simon Brommer, als Simon Brenner auftritt und irgendjemand googelt dann mal sein Gesicht und stößt dann darauf, dass er aber eigentlich Simon Brommer heißt, dann ist das natürlich ein Problem. Und also das, was sozusagen auch hier so ein bisschen beschrieben wurde, was für uns eine Gefahr darstellt, könnte sich natürlich auch als nützlich erweisen. Die Frage ist natürlich, ob das sozusagen eine Antwort sein kann, so eine technische Antwort auf diese Arten von Repressionen, die wir jetzt gehört haben. Ja, Fragen von euch? Sonst fangen wir an, welche zu stellen. Genau. Das müsst ihr euch jetzt überlegen. Ich würde da einfach nochmal dranhängen, was du gerade sagtest, und Rena dann nochmal befragen. Wo findest du, ziehen denn Ermittlungsbehörden dann den Unterschied zwischen privat, also wann nutzen sie dann ihren eigenen Account, Facebook-Account, wann nutzen sie dann den anderen? Und wo ist, also ich meine, da ist ja eine sehr unklare Linie, was ist jetzt privat und was ist öffentlich? Diese Linie ist in der Tat schwer zu beschreiben. Das ist ein Graubereich. Und ich denke gerade noch über das nach, was Matthias gerade gesagt hat. Tut mir leid. Nämlich sozusagen, dass die Bewegung ja auch die Chance hat, wiederum Polizisten halt zu erkennen und zu enttarnen und so weiter. Sozusagen, dass wir halt da zurückschlagen können. Ich finde es an der Stelle wichtig, nochmal zu sagen, es geht nicht um die Privatsphäre-Einstellung und wie geschlossen man die Kreise dort halt sich konfigurieren kann, sondern an der Stelle, also was halt jetzt beide Seiten, Polizei und Bewegung jetzt betreffen würde, sondern an der Stelle geht es darum, dass egal wie privat ich dort schreibe, ich in einem Netzwerk wie Facebook meine komplette Kommunikation der Firma Facebook offenlege. Das muss man einfach so klar sagen. Und es geht nicht um die einzelnen Inhalte, sondern auch um den Fakt. Also es geht um die Analyse von Verbindungsdaten, wer mit wem, wer wann wie oft, wer zu welcher Gelegenheit, wenn politisch gerade irgendwas läuft, was schließt man daraus, wenn wer mit wem einfach nur Kontakt hat. Das kann man wirklich einfach auswerten. Und so eine Analyse wird zum Beispiel auch von Mobilfunkdaten gemacht, um festzustellen, wer ist wichtig in seinem Freundeskreis. Auch wenn der gar nicht viel Einheiten verbraucht und damit ein lukrativer Kunde im eigentlichen Sinne für ein Unternehmen ist, kann er sehr wichtig sein, wenn er von seinen Freunden viel angerufen wird, wenn diese Person in ihrer Peergroup wichtig ist. Wenn die nämlich dann den Anbieter wechselt, würden die Freunde auch mitgehen. Und solche Analysen werden selbstverständlich bei Facebook gemacht. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass zum Beispiel auch im Moment die privaten Nachrichten der Nutzerinnen und Nutzer daraufhin durchsucht werden, wie sie sich zu welchem Kandidaten der Republikaner äußern, wie positiv die dort einfach im textlichen Umfeld genannt werden. Und daraus werden Stimmungsanalysen gemacht von Facebook über die privaten Nachrichten wohlgemerkt. Also das sind Tools, die Polizei in diesem Moment jetzt auch nicht zur Verfügung hat und die Bewegung auch nicht. Also wir müssen diesen dritten Player einfach in diesem öffentlich und privat mit beachten. Das fände ich wichtig. Lars noch eine Frage? Ja, mich würde einfach mal interessieren, ob ihr das für sinnvoll halten würdet, wenn man konsequenterweise hingehen würde und die Schutzvorkehrungen, die, ich sag mal, seitens Telekommunikationsfernmeldegeheimnis und Postgeheimnis, Briefgeheimnis bestehen, auch so eine Art Anbieterneutralität für Social Networks zu fordern. Das heißt, dass Facebook die Daten nicht auswerten darf und auch nicht entscheiden darf, wer darf hier kommunizieren, solange der Kunde mehr oder weniger bezahlt. Klar, man kann es dann nicht mehr umsonst anbieten, aber man hätte zumindest das Problem gelöst mit der, mit der totalen Auswertung dieser Daten. Ich finde es eine sehr interessante Idee, aber wenn wir sehen, dass Facebook gerade an die Börse geht, werden sie genau das auf gar keinen Fall wollen, das ist klar. Und dafür müssen wir uns ein bisschen anstrengen, um sowas hinzubekommen. Also, wenn ich noch ergänzen darf, ich finde schon länger, dass, also ob das jetzt sozusagen durchsetzbar ist, ne, Facebook sitzt in den USA und so, keine Ahnung, offenbar schafft es ja die Bundesnetzagentur nicht mal gegenüber den normalen TK-Anbietern, die das Verbot der Vorratsdatenspeicherung durchzusetzen im Moment. Aber grundsätzlich bin ich schon seit einer Weile der Meinung, dass diese Social Networks irgendwie mal so ähnlich betrachtet werden müssen wie andere Netzwerkinfrastrukturdienstleister. Ob das die Bundespost, Deutsche Telekom ist oder auch die Deutsche Bahn oder ähnliches, weil die einfach alle ähnliche Netzwerkexternalitäten und Netzwerkeffekte haben, wenn sie eine bestimmte Größe erreichen. Das Problem bei Facebook ist ja nicht, dass ich nicht irgendwo auch ein anderes Social Network nutzen kann, ne, Diaspora oder weiß der Geier oder mein selbstgebautes. Das Problem ist nur, wenn alle anderen auf Facebook sind, bin ich quasi gezwungen, auch auf Facebook zu sein, weil ich sonst von der Kommunikation abgeschnitten bin. Ne? Und genauso kann ich mir natürlich auch ein eigenes Telefonnetz irgendwie aufbauen, wenn ich lustig bin. Wenn das aber nicht an das große, andere öffentliche Telefonnetz angeschlossen ist, dann nützt mir das nichts. Ne? Und da braucht man eigentlich mal so Regeln wie Unbundling-Regelungen, sozusagen Last-Mile-Durchleitungsverpflichtungen für die Monopolisten oder Universal-Service-Geschichten und so. Da kann man in der Geschichte der Telekommunikationsregulierung mal graben. Ist die Frage, ob sozusagen auf einer anderen Protokollschicht jetzt für soziale Netzwerke mal anstünde. Ja, das passt sehr perfekt, weil das genau war meine Frage eigentlich an euch, ob ihr mal darüber nachgedacht habt. Also zum einen möchte ich Rena noch mal ausdrücklich ergänzen, dass es eben nicht nur Facebook ist, was da auswerten kann, sondern eben jeder Vertragspartner von Facebook auch, und zwar bis hin in die privaten, sogenannten privaten Einstellungen rein. Und wenn es eine solche Größe erreicht hat. Im Prinzip ist es doch so, dass die Leute fast meinen, sie wären im öffentlichen Raum. Also das ist ja etwas wie eine normale Infrastruktur. Das ist ja, man geht ja praktisch auf den Marktplatz, wenn man auf Facebook geht. Und es gibt auch keine Alternative in diesem Sinne aufgrund der Größe dazu. Wenn jetzt auch noch die gesamte öffentliche Verwaltung auf Facebook geht und dort auch noch im Austausch mit den Bürgern tritt, dann wird dieser Eindruck noch mal verstärkt, dass man eigentlich sich dort auf einem öffentlichen Raum, in einem öffentlichen Raum befindet. Und da die Frage an euch, kennt ihr schon Regelungen der Art, wo in ein privates Netzwerk eingegriffen wird? Oder andersrum gesagt, dass vielleicht auch ein Staat hergegangen ist und gesagt hat, wir müssen selber solche Infrastrukturen unterstützen, nicht, dass die jetzt als staatliches Facebook läuft. Das, denke ich, wäre ebenso unerquicklich, weil da hätten wir überwachungstechnisch wohl wenig gewonnen. Aber wenn man... Wie bitte? Auch sonst technisch hat man wahrscheinlich wenig gewonnen. und überhaupt technisch vor allem ganz wenig gewonnen, ja. Gut. Aber ob euch schon Regelungen bekannt sind, wo man sagt, also was eben Tobias schon sagte, gibt es sozusagen Anforderungen, was man nicht speichern darf, was man nicht auswerten darf und so weiter und so weiter. Oder auch das natürlich ein Anti-Willkür-Regelung, dass du natürlich dann auch Leute nicht ausschließen darfst. Das ist natürlich extrem wichtig. Ja, solche Sachen gibt es da. Habt ihr dazu schon was? Wäre meine Frage. Allgemeine Ratlosigkeit auf dem Podium. Also ich würde gerne nochmal Rena auffordern, ihr beiden antworten können. Entschuldigung. Also aus dem Datenschutzbereich oder so ist mir außer den sozusagen Standard-Datenschutzgesetzen, die aber gegenüber Facebook irgendwie mühsam durchzusetzen sind, da kloppen sich ja gerade die Iren jetzt und die österreichischen Studenten mit denen, ja, die Kieler auch, und die kloppen sich ja eher mit den Kieler, mit den schleswig-holsteinischen Behörden, die Facebook-Pages haben und so. Man könnte da vielleicht im Verbraucherschutzrecht zum Thema Geschäftsbedingungen und sowas mal gucken, aber da kenne ich mich jetzt nicht aus. Eine Sache, die jetzt von Justizkommissarin Reding letzte Woche in dem Vorschlag für die Neuregelung des europäischen Datenschutzes vorgeschlagen wurde und die hoffentlich auch drin bleibt bis zum Ende, bis zur Verabschiedung, ist Datenportabilität. Dass ich also das Recht habe, meine Daten aus Facebook, wenn ich Bock habe, komplett in einem strukturierten, offenen Datenformat rauszuziehen und in eine andere Plattform wieder reinzukippen. Ich sag halt trotzdem, das ist ein erster Schritt, aber das reicht nicht weit genug, weil wenn meine ganzen Freunde weiterhin bei Facebook sind, habe ich mit den Daten auf einer anderen Plattform auch nichts anzufangen. Deswegen brauche ich da noch so Universal Service und Connection-Geschichten eigentlich dazu. Ja, ich denke auch, also offene Standards, offene Schnittstellen an der Stelle sind wichtig. Es ist wichtig auch, dass es Alternativen gibt und die über diese Grenzen hinaus dann miteinander kommunizieren kann, egal auf welcher Plattform ich mich dann befinde. Und ansonsten, glaube ich, ist ein weiterer Hebel das Wettbewerbsrecht. Denn an dieser Stelle tut sich jetzt gerade ein de facto Monopol auf, also vielleicht auch ein Duopol mit Google Plus langfristig. Ich bin auch überzeugt, dass Google nicht die Alternative ist. Wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt, habt ihr mitbekommen, dass Google jetzt die Profile aus den seinen unterschiedlichen Diensten zusammenführt. Natürlich für die Better Experience, also die größere Servicefreundlichkeit und so. Und deswegen ist Google sicherlich nicht die bessere Alternative, auch wenn die Privatsphäre-Einstellungen vielleicht netter sind. Aber ich glaube zum Beispiel, Wettbewerbsrecht wäre ein Hebel, weil es zum Beispiel Firmen in Deutschland gibt, die sich an Datenschutz halten, aber halt nicht berücksichtigt werden. Und also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht von Bundeskartellamt oder Ähnlichem möglicherweise man da auch Leute drauf ansetzen könnte. Wäre eine weitere Möglichkeit. Ja, ich danke Marina für deinen guten Beitrag, also über Facebook, und ich würde dich bitten, nochmal deine beiden einleitenden Fragen zum arabischen Frühling, wo war denn Facebook da nützlich und wo war es vielleicht eben nicht nützlich und gefährlich, dass du da nochmal drauf eingehst. Und ganz abgesehen davon, finde ich, sollten wir schon nochmal diskutieren, wieso müssen wir eigentlich als soziale linke Bewegung, ich komme hier aus der linken Ecke, jeden Quatsch mitmachen? Warum sagen wir nicht mal ganz deutlich, Facebook ist ein vermachteter Verein, der an die Börse geht, wo es um Profite geht, wo es offensichtlich auch um gesinnungspolizeiliche Maßnahmen geht, dein Beispiel von dem Abfragen von privaten Daten, wie es die Einstellung zu den republikanischen Kandidaten gerade im US-Wahlkampf. Also es ist ein hochgefährliches Ding. Und warum müssen wir das eigentlich immer mitmachen? Warum können wir nicht mal klar sagen, das ist einfach scheiße und das gehört abgeschafft, das gehört bekämpft? Ich sollte jetzt noch mal was zum arabischen Frühling sagen? Okay. Ja. Klar ist es möglich, damit sich schnell zu, also auch schneeballmäßig zu organisieren, zu Veranstaltungen, zu Demos und so weiter aufzurufen. Ganz klare Sache, natürlich ist es nützlich dafür. Ebenso wie Mobiltelefone natürlich einen großen Nutzwert haben gegenüber früher, wo es die noch nicht gab, um sich schnell irgendwo spontan zu verabreden und oder den Ort zu wechseln und so weiter. Gar keine Frage. Insofern hat es natürlich eine positive Rolle gespielt, aber es hat gleichzeitig alle Akteure der Überwachung preisgegeben, bei Mobiltelefonen genauso, wie wir aus vielen Beispielen Dresden, Berlin und so weiter wissen. Und das ist das zweischneidige Schwert, was, glaube ich, vielen nicht klar ist, weil sie immer das Gefühl haben, sich unter Freunden zu befinden. Das ist ein Gefühl, was diese Netzwerke vermitteln. Und weil ich in der Regel auch von Freunden halt nur die Rückmeldung bekomme, ich bekomme meistens auch nur die Statusmeldung von Freunden dann angezeigt, weil Facebook auch das analysiert und feststellt, wer ist jemandem wichtig und zeigt diese Nachrichten dann vorwiegend an. Es sei denn, man stellt das anders in seinen Einstellungen ein. Insofern nährt Facebook sicherlich das Gefühl, dass ich mich eben in einer Gruppe befinde von Gleichgesinnten und das macht Leute sicherlich auch mehr eher unvorsichtig. Es gibt einmal die Möglichkeit natürlich, dass das insgesamt überwacht wird. Es gibt die Möglichkeit, wie beschrieben wie dem Iraner passiert ist, dass Accounts aufgemacht werden, dass Leute unter Druck gesetzt werden, sie zu öffnen und damit halt genau diese Kommunikation, die geführt wurde, komplett offengelegt wird. Und allein die Teilnahme an bestimmten Gruppen kann einfach schon ausreichen, um Folgen für Leute zu haben. Und die kritische Frage, die ich dort stelle, ist, es wird halt als Twitter- oder Facebook-Revolution bezeichnet. Ich glaube, das ist grotesk übertrieben. Die Leute haben selber was auf der Straße gemacht und die haben sich auch ansonsten verabredet. Die Leute, die vorsichtig sind, werden es sicherlich auch nicht über Mobiltelefon tun oder über Facebook dort in der Bewegung. Ich glaube, dass dort zum einen die Interessen möglicherweise von Facebook, von den USA durchaus in die Richtung gingen, diese Staaten zu offeneren Gesellschaften, vielleicht auch für konsumoffeneren Gesellschaften zu machen. Und deswegen von dieser Seite aus keine Zensur ausgeübt wurde. Dass das in den Staaten selber dann wiederum möglich ist, ist eine andere Geschichte. Was wir aber feststellen können, ist, dass zum Beispiel auch auf Facebook es Zensur gibt. Und zwar werden Nachrichten zu Pirate Bay werden rauszensiert. Es sind auch Nachrichten der Occupy-Bewegung bereits zensiert worden. Und ich glaube auch, dass es bisher relativ wenig bekannt, wie dort Einfluss genommen wird. Facebook berechnet einen globalen Happiness-Index übrigens. Und zwar durch die Analyse sämtlicher privater Nachrichten wird da festgestellt, ob die Leute gerade happy sind oder nicht. Also sind sie an Thanksgiving glücklicher als an Weihnachten und Ähnliches. Das kann man natürlich auch zu anderen Gelegenheiten wunderbar benutzen, um festzustellen, gibt's da irgendwas, was gerade der herrschenden Klasse gefährlich werden könnte? Braut sich da gerade was zusammen? In welchen Zusammenhängen werden welche Namen genannt und so weiter? Deswegen würde ich das über das Überwachungspotenzial weit hinausgehend als großes Manipulationspotenzial sehen. Und gerade Leute, die sagen, ich lasse mich doch nicht manipulieren und ich kann mir auch Werbung angucken, ohne mich beeinflussen zu lassen, sind, glaube ich, besonders anfällig dafür, weil sie denken, dass sie da drüber stehen. Genauso wie Computerfreaks, die irgendwelche Art von Straftaten begehen, häufig besonders nachlässig sind, dabei ihre Spuren zu verwischen, wie ich von ermittelnden Polizisten weiß. Ja, wenn ich auch noch kurz einhaken darf. Also diese Frage, was du am Schluss aufgeworfen hast, ob man nicht Facebook einfach bekämpfen sollte aus linker, kritischer Perspektive, kann man so fordern, aber dann wirst du mit Sicherheit nicht die nächste große begeisterte Jugendbewegung auslösen mit so einer Forderung. Ne? Das muss uns einfach klar sein. Ich glaube, worum es eher gehen muss, ist aufzuzeigen, welche Alternativen will man haben. Ne? Und man will ja vielleicht diese ganzen Möglichkeiten, die es da gibt, mit Freunden und Bekannten irgendwie im regen Austausch zu stehen und Sachen zu scheren und sowas, die will man ja haben. Man will sie bloß nicht so einer großen monopolistischen Struktur übergeben. Und das heißt für mich, man muss irgendwie einen Weg finden, von diesen Plattformen hin zu Protokollen wieder zu kommen. Ne? So wie wir es auf anderen Kommunikationsdiensten ja auch seit Jahr und Tag haben. Jeder kann seinen eigenen Mail-Server aufsetzen und der kann mit allen anderen Mail-Servern reden, weil die alle das gleiche SMTP und POP3-Protokoll verstehen. So. Und die Frage ist sozusagen politisch eher, was für Zwischenschritte muss man irgendwie machen? Welche Anreize setzt man da? Wo muss man auch Druck ausüben oder aufbauen, um in diese Richtung zu gehen? Und da finde ich diese Datenportabilität von der EU-Kommission jetzt von Reding da schon mal eine ganz gute Idee. Da muss man vielleicht nochmal weitergehen. Aber da kann man natürlich, da hilft es, wenn man irgendwie Facebook ein bisschen mehr als Feindbild sozusagen aufbaut in dem Diskurs. Aber nur das irgendwie, die sind böse, die müssen weg, das reicht mir jetzt nicht so. Ganz kurz noch ergänzen, es geht nicht darum, den erhobenen Zeigefinger und zu sagen, das ist ganz böse und tut das nicht, sondern eigentlich muss es darum gehen, was Cooleres selber zu machen. Und die Netze gehören in Nutzerhand zurück. Und so wie man Mail-Server selber betreiben kann, sollte man das eben auch mit allen anderen Diensten tun können, eben auch mit Social Networks. Und es gibt ein Projekt, das sich das zur Aufgabe gemacht hat, die verschiedenen Initiativen, die es da und Softwareprojekte, die es schon gibt, zusammenzuführen, um gemeinsames Protokoll zu entwickeln. Also nicht nur Diaspora, Friendica, es gibt diverse andere. Und unser Projekt heißt Social Swarm. Wir haben es auch beim Chaos Communication Kongress vorgestellt und auch in Brüssel bei Freedom Not Fear. Und das ist mittlerweile eine internationale Mailingliste. Ihr findet das Wiki dazu auf socialswarm.org. Und dort finden sich Leute zusammen und dann leider parallel zu eurem Camp bei der CeBIT gibt es eine Veranstaltung in Amsterdam, die, glaube ich, ziemlich spannend werden kann. Die heißt Unlike Us und widmet sich 2 Tage lang alternativen Möglichkeiten, also einmal der fundierten Kritik zu den Strukturen bei den sozialen Netzwerken und dann zu den alternativen Möglichkeiten, die bestehen, selber etwas anderes aufzubauen. Ich glaube, das kann ziemlich spannend werden. Ich habe eine Frage oder besser gesagt eine Anmerkung dazu, dass mehrfach nach politischen Lösungen gefragt wird. Also wie kann dann zum Beispiel auch also Gesetzgeber irgendwie da eingreifen, um halt zum Beispiel auf Facebook jetzt einzuwirken? Und ich finde es einfach eine, also das ist einfach der falsche Adressat meiner Ansicht nach, weil wir hören den ganzen, also wir haben bis jetzt sehr viel darüber gehört, wie Repressionsorgane einfach Datenschutz aushebeln, wie sie tun, was sie wollen, wieso sollte man auf der Seite dann halt irgendwie an eine staatliche Institution appellieren, die genau das Gegenteil davon tut und das über Jahre schon. Also und ich glaube, dass wir so Sachen wie das jetzt in Dresden einfach mit der Funkzellenabfrage passiert ist, das sind halt einfach keine bedauerlichen Einzelfälle, sondern es hat halt Methode. Und ich glaube, ein Staat ist einfach der völlig falsche Adressat für sowas, weil er davon profitiert. Also wieso sollten wir daran unsere Hoffnung legen? Ist mir klar, dass jemand, der für jemanden im Europaparlament sitzt, das vielleicht anders sieht, aber also ich habe da einfach keine Hoffnung. Und ja, warum sollte man die haben? Kurze Antwort, der Staat ist nicht monolithisch. Also auch in der EU-Kommission gibt es da ganz krass widerstrebende Kräfte. Es gibt die Innenkommissarin Malmström, die jetzt an der Überarbeitung der Vorratsdatenspeicherung sitzt und schon vor über einem Jahr klargestellt hat, die wird nicht abgeschafft werden, die wird bleiben. Die wird jetzt nur ein bisschen feingetuned oder so. Die hat halt sozusagen auch die ganzen Innenminister immer im Rücken. Aber es gibt genauso auch die Justizkommissarin Reding, die extrem ambitioniert ist als Verteidigerin der Grundrechte und sozusagen mit ihren Mitteln versucht, dagegen zu steuern und die jetzt eben diesen ganzen Prozess der Datenschutzreform kontrolliert und vorbereitet hat. Also so eindeutig ist das nicht. Ne? Da gibt es durchaus auch widerstrebende oder widerstreitende Kräfte und Dialektiken und so. Und wir versuchen halt, also ich in meinem Job da im Europaparlament versuche halt irgendwie den Leuten zu helfen oder denen auszuhacken, wie man da die positiveren Kräfte irgendwie stärken kann. Man wird es halt nicht wegkriegen. Ne? Vielleicht als Anmerkung dazu halt noch, das, was Rena gerade halt auch schon angesprochen hat. Also der Vorteil ist, wir haben im Netz eigentlich eine offene Struktur und das Wissen ist eigentlich da, wie man selber alternative Strukturen auf diesem Basis vom Netz schafft und die dann auch halbwegs repressionssicher kriegt, also wie Erik Möchel ja jetzt gerade auch schon ausgeführt hat. Und das ist halt einfach die Sache, da müssen wir uns, glaube ich, viel stärker drauf konzentrieren, halt auch Strukturen wieder selber zu betreiben. Ob das jetzt der Mail-Server ist, ob das ein eigenes Wiki ist, ob man irgendwie Tor-Nodes anbietet und so weiter und so fort. Wir müssen halt auch einfach da irgendwie als die Menschen, die da technisch viel Wissen haben, müssen da, glaube ich, auch viel mehr in die Pflicht genommen werden, zu sagen, wir machen die Technik so einfach benutzbar, dass es halt auch für alle einfach anwendbar ist und halt nicht eben nur für die Leute, die irgendwie 4 Stunden vor ihrem Mail-Server hängen, um den erstmal irgendwie zu konfigurieren und das dann wöchentlich irgendwie 3-mal zu tun, sondern halt einfach da auch dann Lösungen zu schaffen, die halt für alle nutzbar sind, aber halt trotzdem sicher sind. Also siehe Tor, wenn man sich das Projekt anguckt, wie es am Anfang hochgekommen ist und jetzt könnt ihr euch das runterladen, müsst auf genau eine Datei klicken und dann irgendwie startet Tor, der Browser kommt hoch und jeder kann damit, alle können damit halt anonym surfen und ich glaube, das ist so genau das Ding, wo wir hin müssen, also dezentrale Infrastrukturen selber schaffen. Das ist so der einzige Weg, wie wir uns da, glaube ich, dauerhaft eine Lösung schaffen können. Ja, mit dem dezentrale Infrastrukturen selber schaffen, das ist immer ein guter Punkt, aber ich denke, man muss auf im gleichen Zug auch eine gesetzliche Basis schaffen, weil ich sag mal, im Moment auch von allen Seiten mehr oder weniger versucht wird, ich sag mal, die Freiräume zu untergraben und dort Maßnahmen einzuziehen und ich sag mal, auf anderen Ebenen dann wieder diese Maßnahmen auszuhebeln. Das heißt, wir können sehr viel Technik erledigen, Aber ich sag mal, man kann genauso gut von gesetzlicher Ebene dagegen schießen. Das heißt, wir müssen parallel auch auf der anderen Seite dafür sorgen, dass die Grundsätze, die wir hier versuchen technisch umzusetzen, auch legal bleiben und entsprechend förderungswürdig sind und entsprechend andere Sachen dann auch entsprechend geregelt sind, notfalls. Also ich fände es auch nicht verkehrt, wenn man unter dem Stichwort Sicherheitsforschung mal irgendwie ein paar hunderttausend Euro aus dieser EU-Forschungsförderkiste abgreifen könnte, um PGP oder Tor weiterzuentwickeln. Ne? So, das ist auch Sicherheitsforschung. Zu der Anmerkung, ob man sich jetzt auf den Staat verlassen sollte oder nicht, würde ich sagen, mir geht es eigentlich genauso. Ich habe auch ein großes Unwohlsein. Ich verlasse mich lieber auf den Druck der Straße als auf die Parlamente. Trotzdem finde ich es bisweilen sinnvoll, auch Kampagnen zu machen, die so ein bisschen in so eine realpolitische Richtung gehen. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, die Aufarbeitung dieser staatlichen Trojaner-Geschichten, die so seit Oktober für viele Debatten gesorgt haben, im Übrigen jetzt relativ verstummt sind, das finde ich auffällig. Aber da ging es ja auch drum, die Offenlegung von des Quellcodes dieser Software, also wie funktioniert das? Also Quellcode ist quasi so, dass die Basis, auf dem diese gesamte Software gebaut ist, und das ist in der Regel geheim, weil es natürlich kommerziell ist, es ist man will es vermarkten. Wenn es bekannt ist, dann können es andere kopieren. Das sieht man ganz übrigens nebenbei bemerkt auch im Bereich von Polizeisoftware. Da gibt es auch so einen kleinen Patentstreit, wer die jetzt erfunden hat beispielsweise. Und ich würde die Forderung, die da im Bereich von Trojanern erhoben ist, genauso gut für andere Überwachungssoftware erheben. Also der Quellcode jeglicher Überwachungssoftware, die natürlich eigentlich abgeschafft gehört, aber sagen wir mal auf dem Weg dahin, muss offengelegt werden. Das gilt erst recht für so eine Software, wie ich sie am Schluss beschrieben habe, diese Predictive Analytics. Also wenn eine Software meine Daten prozessiert und dann quasi aufgrund vorher definierter Mustererkennung sagt, ob ich ein Risiko bin oder nicht, dann möchte ich auch wissen, wie macht die Software das? Das ist ja genauso bei Google. Also bei Google, zumindest soweit ich weiß, ist auch nicht quasi in voller Breite bekannt, wie das Google-Ranking entsteht, also wie dieses Ranking zustande kommt. Und genauso wie wir Google für wahr halten, genauso hält der ermittelnde Bulle, der am Rechner sitzt, den Treffer für wahr, den er da bekommt. Er hat die Software ja nicht programmiert, er denkt, das ist sozusagen real. Und meiner Meinung nach muss diese Software offengelegt werden, erst recht, wenn sie eben privat, also quasi unsere Daten prozessiert. Dazu hätte ich jetzt nochmal eine Frage direkt an dich. Gibt es irgendwelche Erfahrungen, ob solche Sachen, solche Data-Mining-Ergebnisse in Anführungsstrichen, weil es sind ja eigentlich nur so Schätzungen, ob die in Ermittlungsverfahren oder vor Gericht irgendwann schon mal als Indiz, Beweis oder sonst was angeführt werden, oder ist das eher so der Türöffner, um zu sagen, wir haben da so einen groben, in Anführungsstrichen, Verdacht und gucken uns diese Person da mal genau an? Ich kann das nicht sagen. Also es gab da ein paar Nachfragen auch auf parlamentarischem Weg. Und wenn man das für voll nimmt, was beispielsweise die Bundesregierung darauf geantwortet hat, dann findet das im Moment keine Anwendung im Polizeialltag von Bundesbehörden. Ich traue dem natürlich wenig, und da wird natürlich auch nur beauskunftet, was die Polizeien machen und nicht, was die Geheimdienste machen. Ich hatte den ersten Verdacht eigentlich, als es das Verfahren rund um den G8-Gipfel gegeben hat, rund um die militante Gruppe beispielsweise damals. Da gab es diesen Slogan, das BKA googelt sich einen Terroristen. Das ist natürlich, also das haben viele Zeitungen auch geschrieben, das ist natürlich total hanebüchen, also okay, sicherlich googeln die auch im Netz. Aber natürlich werden da quasi auch Datenbanken abgefragt, in denen Bekennerschreiben niedergelegt sind beispielsweise. Und da wird eine Textanalyse gemacht. Und ich bin überzeugt davon, dass die Bullen das nicht händisch machen, dass sie sich nicht alles durchlesen, genauso wenig, wie sie sich das gesamte Internet durchlesen und genauso wenig, wie sie sich die 150.000 Baumarktquittungen aus Dresden durchlesen und vergleichen. Das macht natürlich alles eine Software. Aber soweit ich weiß, ist das noch nirgends jetzt aktenkundig gerichtsfest belegbar. Wenn ich mich da nochmal eben kurz einschalten darf, ich glaube, es sind auch sozusagen zwei verschiedene Punkte. Also dieses Data Mining, das heißt, wer guckt sich jetzt die Quittungen des Baumarkts an, das ist, macht bestimmt eine Software, das schätze ich ganz genauso ein. Ich hatte die Frage aber mehr dahingehend verstanden, dass es darum geht, wie weit sozusagen Data Mining für soziale Prognosen eingesetzt wird und aufgrund sozialer Prognosen das irgendwie repressiv genutzt wird. Und ich glaube, das ist nicht eine Frage von Vertrauen oder Misstrauen, sondern eine Frage des technisch Möglichen. Man kann mit Data Mining statistische Aussagen treffen. Also man kann zum Beispiel das Verhalten einer Gruppe vorhersagen, aber nicht das Verhalten eines Individuums. Und zwar aus grundsätzlichen strukturellen Gründen kann man das nicht. Es sind immer nur statistische Aussagen möglich. Und deswegen halte ich das für keine realistische Gefahr, dass sowas in Gerichtsprozessen verwertet wird. Beforscht wird es allerdings, also ich weiß es nicht über die deutschen Sicherheitsforschungsprogramme, aber über die der EU, dass es dort quasi den Versuch gibt, über bestimmte Verhaltensweisen im öffentlichen Raum, also an Bahnhöfen oder Flughäfen quasi Prognosen zu erstellen, wo wird die Person wahrscheinlich lang gehen, wenn sie seine Season-Eingang benutzt, dann wird sie vermutlich demnächst diesen benutzen. Und wenn sie das nicht tut, dann ist das sozusagen eine Auffälligkeit. Also dann wird halt quasi flapsig gesagt, ein Alarm ausgegeben oder wenn vielleicht noch was passiert oder sowas, dann wird eben quasi nachgeschaut. Also es wird auf jeden Fall beforscht. Und diese Software, die ich vorgestellt hatte von IBM, was da in Memphis Bluecrush heißt, also ich habe den Google Newsfeed dazu abonniert, weil mich das sehr interessiert und da kommen regelmäßig Meldungen dazu, also mein Suchagent sozusagen, Und da kommen regelmäßig Meldungen dazu, dass es immer mehr Polizeireviere gibt, die sich diese Software anschaffen. Das ist nicht unbedingt dieses Bluecrush-System, aber ich habe schon das Gefühl, dass es ein deutlicher Trend ist. Wenn ihr zu den Möglichkeiten des Data Minings euch mal was angucken wollt, es gibt einen Data Mining Cup. Also wo meistens dann Gruppen von Studierenden halt antreten, die kriegen dann eine Masse unstrukturierter Daten vorgeworfen und sollen daraus dann sinnvolle Erkenntnisse ziehen und halt Muster erkennen und daraus was Sinnvolles zusammenbauen. Und ihr könnt mal nach Data Mining Cup suchen und dann, ich weiß nicht genau, wo die Veranstaltung stattfindet, aber die ist bestimmt sehr lehrreich. Ich hätte sonst noch eine Frage an dich, Ralf, zu DPI. Es gab auf dem letzten Chaos Communication Kongress von Jacob Applebaum einen recht interessanten Vortrag zum Thema Tor, weil das da halt auch eine Rolle spielt, weil halt so Zensurinfrastrukturen in China und im Iran halt massiv versuchen halt die Nutzung von Tor zu unterbinden und die benutzen halt auch die Packet Inspection. Und da gab es halt auch so die Vorstellung diverser Gegenmaßnahmen und das ist jetzt halt die Frage, gibt's Tools, die irgendwie die Leitung schon so zuspammen, dass ich mich da irgendwie vor schützen kann? Gibt's Leute, die daran arbeiten? Hältst du das für realistisch? Also neben den üblichen Tools, die es so gibt, eben Tor oder anderes, oder irgendwie sozusagen im Hintergrund immer noch, gibt es auch so Firefox-Plugins, wo sozusagen die ganze Zeit Traffic erzeugt wird, damit verschleiert wird, was meine eigentlichen Aktivitäten im Web sind und so. Neben diesen gibt's jetzt, also ist mir nichts bekannt, was speziell sich gegen die Packet Inspection richtet. So. Aber Jack Applebaum ist gerade in Berlin hier auf der Transmedial, den hätte man eigentlich auch einladen können. Du kannst ihn selber fragen. Ich glaube, der wollte irgendwie heute zur syrischen Botschaft, um da zu protestieren. Habe ich vorhin auf Twitter gelesen. Da war er, okay. Vielleicht kommt er noch vorbei heute Abend. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, bin ich vollkommen überrascht, weil wir sind pünktlich. dann wären wir um 16:30 Uhr. 16:30 Uhr geht es dann weiter und bis gleich. Und, wir stehen da ja.